Die modernen Technologien stärken unser wirtschaftliches Potenzial und bieten zugleich für viele Werktätige ein interessantes Feld schöpferischer Arbeit und persönlicher Entfaltung. Das gilt insbesondere für die junge Generation. Gehört es nicht überhaupt zu den größten Errungenschaften unserer Republik, dass ausnahmslos alle jungen Leute eine Zukunft haben, dass sie nicht auf der Straße stehen müssen, ohne Ausbildung bleiben, an der Drogennadel hängen oder gar ohne Dach über dem Kopf dahin vegetieren müssen? Der Jugend Vertrauen und Verantwortung, das ist unsere, die bessere Welt. Wer nach Sinnerfüllung im Leben strebt, der wird den faulen Zauber, der da drüben glänzt, ganz schnell erkennen als das, was er ist, sagte Erich Honecker zum 40. Jahrestag der DDR. Und heute haben wir die TinCon für die jungen Leute, die sich für Mikroelektronik interessieren. Und weil wir so einen Spaß mit der TinCon hatten, dachten wir, wir fahren noch eine extra Runde mit dem Karussell, haben uns alle noch einen Chip gelöst und werden heute Nachmittag ein bisschen Spaß haben. Soziale Gerechtigkeit bedeutet organisierte Liebe. Ja, dann blende ich das direkt mal ein, ne? Ja. Achtet mal. Die Speakerliste. Und ihr sagt mir, was ich klicken soll. Ja, warte. Einmal mit Profis. Das tut mir leid. Ich habe einen leichten Kater. Ich habe mich darauf vorbereitet, vorbeugend Gehirnzellen abzutöten, damit ich das auch besser überstehe. Das scroll mal leicht runter. Cold Mirror will ich nicht. Nee, Sonnenbahn brauchen wir auch nicht. Space Frogs. Da, die haben ein Video über, da gibt es nur zwei Geschlechter. Was wir uns genehmigen könnten. Die sehen auch schon richtig kompetent aus, muss ich sagen. Ja, das ist so ein Quatsch-Channel von so halt. Dieses Trash-YouTube, weißt du? Ich habe das Ding von Mammon gesehen über die beiden. Ein altes Ehepaar, Gesellschaftskritik und Gaming, ne? Drei Kanäle gleich. Ach du meine Güte, vielleicht brauchen wir auch mehr Kanäle. Ja. Weiß nicht. Ja, dann lass uns doch das Video von denen über... Ja, wo finde ich das denn? Ach so. Gehst auf ihren Channel und klickst... hier unten YouTube, oder? Genau, und gibt es nur zwei Geschlechter Space Radio ein. Also ich meine, die Jungs, die... Weißt, es ist ja trotzdem harte Arbeit, auch einen Trash-Channel zu machen, aber... Ja... Trash-Channel halt. Viele Leute erreichen und dann Kulturmarxismus verbreiten. Ist halt auch so ein Ding. Kulturmarxismus? Aber ja, triggert. Sag bitte nicht so oft Kulturmarxismus, sonst kriegen wir wieder Post. Genau. Sag bitte ja. Auf gar keinen Fall. Moderne. Kultur. Ja. Genau. Hast du etwa in der Frankfurter Schule nicht richtig aufgepasst oder warum sagst du Kulturmarxismus? Film ab. Du wirst schon. Na, meine kleine Brunhilde, welches Geschlecht möchtest du später mal haben? Ich will Kampfhelikopter werden! Oh nein, Steve, dieses Kind macht schlechte Witze. Wollen wir es doch wieder wegwerfen? Ja, ab in Müll damit! Okay. Jetzt ist es tot. Haben die gerade eine Puppe auf Color in den Müll geworfen? Hab ja, ich das richtig gesehen? Ja, und sich lustig gemacht. Das ist ein Verbrechen aus Hass. Lustig gemacht über das Attack-Helikopter-Meme. Ja, aber ich denke, man darf sich nicht über andere Identitäten lustig machen. Überhaupt nicht. Also das mit dem Attack-Helikopter muss ich schon sagen, also das ist Cultural Appropriation. Ich identifiziere mich als Leopard 2 Panzer. Keine Attack-Helikopter. Das Internet liebt es, bekloppte Diskussionen zu führen. Und der Gewinner der beklopptesten Diskussion 2016 ist die Gender-Diskussion. Discussion. Percussion? Diskurs. Diskurs? Hier treffen wieder zwei Extreme aufeinander. Wie beim... Und Scissern. Ja. Und alle dazu. Zwei Extreme. Die einen Extreme, die sagen, es gibt keine, es gibt nur zwei Geschlechter. Und die anderen, die sagen, nee, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Voll extrem. Ja, also weißt du, das Ding ist halt, du hast zwei Geschlechter, die Nachwuchs zeugen und alles andere ist ein Quirk von dir. Du darfst gerne einen Quirk haben, aber es gibt halt nur zwei, es tut mir leid, sorry. Zwischen denken sich: Oh mein Gott, eine scheinende Diskussion, rettet euer Leben! Penis. Was eine angemessene Reaktion ist. Die Diskussionen im Internet sind echt ätzend. Deswegen erklären wir euch jetzt hier locker flockig, worum es eigentlich geht. Und deswegen machen die keine Diskussion, sondern die erklären uns das jetzt nur, ja. Weil die Diskussionen sind ja auch ätzend. Also Argumente sind ja auch generell ätzend. Ich meine, gut, die haben ja auch Low Entertainment Points und so, weißt du, so Masse statt Klasse, aber ich keine Ahnung, halt den Kulturmarxismus von meinen Kindern fern. Du hast schon wieder gesagt. Ja, ihr müsst jedes Mal einen kurzen trinken, wenn ich das Wort sage. Ewe, du alter Kulturmarxist, jetzt ja auch Kulturmarxismus zu sagen, ja? Okay. Das Kulturmarxist das nicht. Ich brauche noch einen Kampf. Ohne rumzupimmeln. Denn alles beginnt mit einem großen Missverständnis. Denn im Englischen gibt es zwei Wörter für Geschlecht. Sex für das biologische Geschlecht und Gender für das soziale. Ja, im Englischen gibt's das, ja. Schön. Und wo sind wir hier? Im Englischen. Alle Geschlecht. Das hat dann viel mit deiner Psyche zu tun. Und mit den verschiedenen Geschlechterrollen der verschiedenen Kulturen. Und die Begriffe, die da aufkommen, sind alles wissenschaftliche Begriffe zum Kategorisieren. Und hier haben wir schon das Problem. Im Alltag ist die wissenschaftliche Kategorisierung von Genders etwas merkwürdig. Im Englischen gibt es zwei Begriffe. Man und Kack. Und deswegen, denk da mal drüber nach. Würdig. Und unpraktisch. Wenn jetzt irgendjemand anfängt, Mineralien zu kategorisieren, geht das allen am Arsch vorbei. Scheiß Nerdmann. Aber wenn jetzt jemand behauptet, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Das ist doch alles Bullshit, ey. Es gibt zwei Geschlechter, ja? Ja, Mineralien kategorisieren. Guter Vergleich. Idiot. Ja, aber weißt du, es ist halt wirklich so, der Himmel ist blau. Nee, der ist gelb. Ich habe mal zu lange in die Sonne gestarrt, seitdem ist der Himmel gelb. Und dann sagst du, nee, Mann, das ist vielleicht nur ein Quirk von dir, so komm mal klar. Und ich einfache biologische Tatsachen. Du brauchst dringend Empowerment. Der gelbe Himmel muss über die flache Erde siegen und... Ja. Da kommt wieder deine FDP raus. Nein, Quatsch. Ah, die mit dem Pimmel und die in der Küche. Alles andere sind psychische Krankheiten. Denn was ich in meinem Bekanntenkreis nicht kenne, existiert nicht. Ende. Menschen, die eh schon konservativ eingestellt sind und an den klassischen Geschlechterrollen hängen, kann man sehr schwer vermitteln, dass es Männer gibt, die sich nicht als Mann fühlen und Frauen, die sich nicht als Frau fühlen. Obwohl das ihr... So man als Attack-Helikopter, ja. Oder was sind ja noch andere Geschlechter? Warum liegt hier so viel Strom, Mann? Ja, also warum ist es eine konservative Position zu sagen, es gibt halt Wissenschaft und es gibt Sachen, die du dir halt einbildest. Ja, so. Aber die vertauschen das jetzt halt schon wieder. Dass du sofort aus der Diskussion darüber, wie viele Geschlechter es gibt, ist eine geworden von wegen, ja, Menschen behaupten, es gäbe keine Leute, die irgendwie als Mann geboren sind und sich als Frau fühlen oder umgekehrt. Also es gibt halt keine Transsexuellen, was ja eine ganz andere Behauptung ist. Ja, also. Ihr biologisches Geschlecht ist / wäre. Aber warum müssen die jetzt so komische Begriffe haben wie Transgender? Ja, ist halt ein Mann, der sich als Frau fühlt, aber keine biologische Frau ist. Ja, aber kein drittes Geschlecht. wo ist ja, da jetzt das? Ja. Ja, das ist das Ding. So, weißt du, jeder darf doch, mach dein Ding, werd glücklich so, wie du dein Ding machen möchtest. Aber tu einfache wissenschaftliche Wahrheit nicht über den Haufen werfen. In der Biologie spricht man davon, dass man das erste Mal Sex hatte, wenn daraus ein Kind entsteht. Ja, das verwenden wir so nicht im Alltag, aber das ist halt einfach so ein Fakt, dem das egal ist, ob ich jetzt Gefühle habe oder eine Psyche oder eine Ideologie oder vielleicht auch eine Erkrankung, wo ich nicht damit einverstanden bin. Ansonsten würden ja auch, wenn Furries miteinander vögeln, pelzige Kinder rauskommen. Genau, und das passiert nicht. Also, da habt ihr es, Furries. Ja, oh Gott, ich sehe es gerade, diese Leute haben echt 1 Million Abonnenten für diesen widersprüchlichen Scheiß. Ja, und 400.000 Aufrufe auf dem Kack-Video. Aber die machen vielleicht sollten wir auch anfangen. Begriff so dafür. Wenn irgendwas nicht Frühstück ist und nicht Mittag, dann ist es halt auch Brunch. Ist auch ein Begriff. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein konservativer Opa in irgendeinem Dorf nie in seinem Leben auf ein Transgender... Das ist aber trotzdem keine dritte Mahlzeit, um bei der Metapher zu bleiben, ihr Idioten. trifft, ist das wirklich ist auch hoch und schon... Der konservative Opa, der hat wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit bisher Transgender-Leute getroffen, wie junge Leute, die das nur annehmen, weil es gerade trendy ist. Das ist genauso wie Cutting for Bieber oder Pissing for Equality, das war auch mal trendy. Genauso ist Transgender-Rechte zurzeit trendy und die sollen auch ihre Rechte bekommen. Naja, aber Pissing for Equality war nie trendy. Das war ja so ein Ding, was nicht richtig losgegangen ist. Ich meine, du hast bei Jugendlichen im Umfragen kommen mittlerweile Werte raus von 50% sind bisexuell. Ja. Also wenn von 10%, was es früher mal so war und eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch war, das werden dann plötzlich 50, dann ist das was man untersuchen muss. Eine Anomalie, die man verstehen muss, ist da irgendwie hormonell, keine Ahnung, Kram im Plastik oder was auch immer. Oder tun die Chemikalien ins Trinkwasser oder was auch immer. Aber wenn es plötzlich auf 50 hochgeht, muss man das untersuchen. Ja, es sei schön, denn, das ist modern, sind das ist die neue Welt. Endlich können sich die Leute das können sich die Leute trauen, ihrem 500. Geschlecht da irgendwie nachzugehen. Wie viele Geschlechter passen auf einen Stecknadelkopf? Ja. Einige. Einige, ja. Also zwei, um genau zu sein. Existiert das für ihn quasi nicht und ist einfach nur so ein Phänomen aus dem Fernsehen. Das sind dann Lebensstile von Menschen, die in seiner Weltanschauung überhaupt nicht möglich sind. Viele sind halt so erzogen worden, dass sie als Mann genau das machen müssen, sonst gibt's auf die Fresse. Und als Frau halt genau das Gleiche. Auf die Fresse? Ja, wenn die ich Frau... Ich erinnere mich noch an die Lektionen, die ich zu Hause gekriegt habe. Wie man als Mann, was man alles zu machen hat und wie man zu sein hat. Ich hatte sonst da gibt's Buch. Auf die Fresse, haben die gesagt. Ne? Ja, ja. Und was ich halt auch so lustig finde, dieses konservative Menschen haben was dagegen. Also sorry, in der Sowjetunion wurdest du verfolgt wegen Homosexualität und wurdest ins Gulag gesteckt. Ja, bist du heute also, noch in Russland vielen, verfolgt. Ländern, die hier toll finden, würdest du auch mit nix. Du, also sprechen wir über muslimische Länder, sprechen wir über Nordkorea, sprechen wir über Kuba, sprechen wir über irgendwas. Also im Zarenreich in Russland war Homosexualität nicht verpönt. Das konntest du ausleben, das war in Ordnung. Und dann sind die Sowjets, die Revolution, die Kommunisten an die Macht gekommen. Man hat die Leute in Lager gesperrt, weil sie anders geartet sind, weil Popo-Piraten die Revolution verraten. Und in Afrika zum Beispiel, da wo die Leute herkommen, für die diese Leute Refugees Welcome rufen, ohne wenigstens mal auf den Pass zu gucken oder auf die Vorgeschichte, da kannst du ganz einfach die Kehle durchgeschnitten bekommen nachts oder verprügelt werden, solange bis du stirbst, ja, wenn das irgendwie ruchbar wird. Da herrschen noch ganz andere Vorstellungen. Ja. Also ich glaube, wir brauchen in Deutschland ganz dringend Toleranztraining und Diversity Management und so. Das ist ganz wichtig. Weil du merkst ja, wie furchtbar feindlich die Leute hier eingestellt sind. Gutes Standbild übrigens, Chris. Sexy. Nicht so witzig. Und dann haben sie ihr Leben lang versucht, diese Geschlechterrolle perfekt zu erfüllen. Und auf einmal kommen da so komische Typen in Strapsen, die sich schminken. Und Frauen, die sich wie Bauarbeiter kleiden. Und dann sind sie damit auch noch glücklich. Das geht doch nicht. Was? Warum soll sie sein dürfen, was sie wollen? Moment mal. Die Selbstmordraten unter Transgender, die Gewaltraten in lesbischen Beziehungen etc. pp. Sprechen ein anderes, malen ein anderes Bild als das, was er gerade malt. Ja. Die sind nicht so glücklich damit, offensichtlich. Aber das ist ja schön, wenn sie damit böse Umwelt schuld. Ja. Also. Ja. Strapse macht frei. Wenn ich das nicht durfte. Okay, es ist immer ein bisschen einfach zu sagen, alle, die was dagegen haben, sind unterbewusst auch so und unterdrücken da nur was, ne? Aber irgendwas musste ja so hart triggern, dass sie so eine unnötigen Diskussion im Internet anfangen. Alle, die was dagegen haben, sind unterbewusst auch so. Hast du was gegen Vergewaltigung? Dann bist du wohl unterbewusst auch so. Bist du gegen Genozid? Steckt der ewige Deutsche in dir. Ja. Anfangen. Das macht man doch nicht aus Spaß. Aber die Welt hat sich geändert und das massiv. Viele unterschiedliche Lebensstile sind heute möglich geworden. Transgender-Leute gab es durch aus in allen Kulturen zu allen Zeiten. Nur jetzt kommen irgendwelche Kommunisten auf die Idee, anstatt für die Proletarier sich einzusetzen, für andere Gruppen sich einzusetzen, damit sie an die Macht kommen können. Das hat sich geändert. Aber die ganze Kultur dahinter, das gab es früher auch schon. Du bist halt nur dumm und glaubst, dass es Schwule seit 2014 gibt. Das ist ja sehr interessant, Space was du gerade gesagt hast, Evel. Wie würde man denn das denn nennen? Ich weiß vielleicht nicht. Das, Kulturmarxismus ist oder so? Geworden. Und warum sollte nicht jeder so leben, wie er will? Dafür gibt es... Ja. Wolltest du was sagen? Ja. Ich wollte sagen, dass das ja eher Foucault ist und die Postmoderne. Also, ach so, ja, ich glaube, das war auch gar nicht zur gleichen Zeit und so, ne? Mhm. Hier habe ich mir wieder den Duktus des Wissenden gegeben, ne? Ich bin so scheiße. Gibt es viele Aktivisten, die sich dafür einsetzen? Nur manche übertreiben ein bisschen und dann gehen ein bisschen zu aggressiv vor und erreichen das Gegenteilige. Wenn man sich Gender Studies anguckt, gibt es da sehr viele Unterkategorien, die sehr schwer zu verstehen sind, wenn man sich damit nicht mehr auseinandersetzt oder selbst davon betroffen ist. Genderfluid, Intergender, Genderqueer, das sind dann fließend übergehende Gender und gar keine oder alle gleichzeitig. Das wirkt auf manche Menschen natürlich etwas... Zertag. Hinzu kommt noch, dass sich ein paar Leute ein eigenes Gender ausdenken, weil sie ja was ganz Besonderes sein wollen, was nur sie sind. So wie Nyktogender. Ein Geschlecht erfüllt von Finsternis. Ja, in die Richtung kann man sich echt viel ausdenken. Keine Ahnung, warum man das im Alltag unbedingt so kategorisieren muss. Im Endeffekt geht's ja eigentlich nur darum, anzuerkennen, dass sich manche Menschen einfach anders fühlen als man selbst. Oder man es gewohnt ist. Und genau deswegen muss unbedingt wieder alles in Schuhe. Dass sich manche Menschen anders fühlen als man selbst. Woher weißt du denn überhaupt, wie andere Menschen sich fühlen? So. Ja, das ist einfach nur sophistischer Müll. Einfach jedes einzelne Wort, wenn du Genderkram verteidigst, ist Sophismus und einfach nur Bauernfängerei, wortwörtlich. Das ist, Menschen fühlen sich anders, brauchen deswegen ein drittes Zeichen, ein achtes Zeichen, ein 40. Zeichen im Passport, anstatt dass man da männlich-weiblich hat. Wow. Ja, aber ich weiß nicht, gerade sind sie ja eher so ein bisschen auf dem Trip, auch zu sagen, irgendwo muss mal Schluss sein mit der Kategorisierung. Also lass sie mal ausreden vielleicht. Ja. Schubladen gesteckt werden. Das ist ein bisschen so, als würdest du mit einem Mettler diskutieren. Es ist nicht einfach nur Metal, sondern Death Melodic Punk Metal. Und wehe, du verwechselst das mit Death Speedcore Metal. Es gibt da ein paar Gender Studies Studenten, die scheinbar kompensieren müssen, dass ihr Studium wirtschaftlich völlig irrelevant ist und deswegen losrennen und alle anpimmeln, die nicht wissen, was Genderqueer bedeutet. Ich zum Beispiel weiß das auch nicht. Hasst mich doch. Haha, denn Rumpimmel lief bekanntlich total gut, um Leute toleranter zu machen. Nur zwei Versprecher in einem Satz, das ist ein neuer Rekord, oder? Wir könnten auch einfach alle Menschen als Individuen akzeptieren, ohne sie in irgendwelche Schubladen stecken zu müssen. Soll doch einfach jeder leben, wie er möchte und sich fühlt. Aber hey, was wäre diese Welt ohne sinnlose Gründe zum Streiten? Ja, und warum? Ach, Gordon, warum jetzt noch mal. Nee, warte. Wir haben Klimasatelliten, die wir nicht bezahlen können. Wir haben Flüchtlingshilfe, die man bezahlen könnte. Wir haben Entwicklungshilfe, State Building, was man in Libyen oder in Tunesien machen könnte. Aber nein, wir verwenden Geld darauf, degenerierte Gender Studies zu unterhalten. Wo ja, sich die Leute mit Sophismen auseinandersetzen, die in der realen Welt niemanden irgendwie weiterhelfen, außer dass Leute, die eigentlich keinen Job haben, irgendwie so eine Fake-Beschäftigung bekommen und dann auch noch glauben, dass sie politisch Mitbestimmungsrecht hätten, dadurch, dass sie 8 verschiedene Gendersorten beim Namen nennen können. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja schon wieder eigentlich so eine falsche Äquivalenz, dass sie anfangs meinen, so ja, hier, es gibt diese ganzen Leute und die sind alle bescheuert. Und dann fällt ihnen da nur irgendwie ein, es gibt keinen Transgender, was dann aber irgendwas mit mehreren Geschlechtern irgendwie nach denen zu tun hat. Und dann sagen sie quasi den ganzen Wahnsinn, wo sie sich vorher noch drüber lustig gemacht haben, über dieses drüber lustig machen, zeigen sie es ja dann halt, wie irre das ist und benennen es auch noch so, wo es herkommt. Also halt von Leuten, die sich ganz besonders fühlen wollen. Aber es ist trotzdem alles gleich, oder so. Ja, das ja, ist. Ich, Irgendwie kann ich die erste Hälfte von dem Video und den zweiten Teil nicht über Kreuz bringen. Ja. Also entweder oder. Also wenn ich mich darüber lustig mache, dass die so drauf sind, dann ist es falsch. Und wenn aber es ist trotzdem lächerlich, was die da machen. Aber oder keine Ahnung, worauf die jetzt hinaus wollen mit dem Kram. Also, ja, das Klicks. Darauf wollen die hinaus. Ja, weil man hat ja keine konkurrente Botschaft, die man jetzt damit gesendet hat. Und das ist Hauptsache. Wir haben auch was zu dem Thema gesagt, auch wenn es logisch keinen Konkurrenten Man könnte sogar sagen, sie haben es gut gemacht jetzt aus der Marketing-Sicht, weil sie haben beide Schichten Zuhörer bedient, die irgendwie genderprogressiv super auf Linie sind und die sich da Gedanken drüber machen und zweifeln. Ja. Klick als nächstes an Jugend rettet. Da schauen wir uns den Trailer an. Also nochmal für die später dazugekommenen Zuschauer, wir schauen uns hier die Sprecherliste der TinCon nochmal näher an. Die TinCon ist sowas wie die Republika für Kinder. Die hatten wir schon mal in einem Sonntagsstream, aber da ist so viel Spaß drin, dass wir uns dachten, wir machen mal einen humorigen Sonderstream draus. Jugend rettet. Ja, darüber, wie da startet die dritte Spendenphase. Rette jetzt! Rettung macht frei! Ah, klick es! Ja! Chris, tu es! Ah, Sled! Ja! Bedrohliche Musik. Angst macht mir, dass wir tatsächlich uns immer weiter von der Menschlichkeit entfernen. Ich werde wütend, wenn ich sehe, dass Leute, die eigentlich viel bessere Chancen hätten, die Dinge zu verändern, uns erzählen möchten, es sei nicht möglich, wir sind vor dem Zeitplan. Diese Energie, mit der die Leute hier dabei sind, das ist wirklich jeden Tag wieder aufs Neue begeistert. Wir werden das schaffen und im Juni rausfahren. Wir haben von Anfang an dran geglaubt und wir sind jetzt in der besten Position, in der wir jemals waren. Ich bin extrem zuversichtlich. Wir haben jetzt ein Loft, wir haben alle ein MacBook und wir werden von unseren Eltern hierher gefahren oder haben von denen ein schönes Auto geschenkt bekommen. Ja, wir tragen Markenklamotten. Wir drehen ein Video mit ganz viel Tiefenschärfe. Wir sind jeden Tag bei Starbucks. Ach, fuck, echt. Boah, da kommt mir die Kotze hoch. Die Leute haben gesagt, wir werden es nie schaffen. Jeder Jugendliche, der sich vornimmt, die Welt zu verändern, ich gebe euch einen Tipp, werdet Ingenieur, studiert Mathematik, Physik, erfindet was. Damit könnt ihr Menschen retten. Das, was die machen, ist, mehr Leute anlocken, die sich ins Meer stürzen und ertrinken. Jede einzelne Person, die dort gerettet wird, bedeutet, dass mehr Menschen dort untergehen werden. Das Einzige, was man machen kann und es richtig zu stoppen ist, zu sagen, radikal, jede einzelne Person, die mit einem Boot kommt, wird deportiert, ohne weitere Kommentare. Das ist der einzigste Weg, wie du das verhindern kannst, dass sich Tausende ins Meer stürzen und dort ertrinken. Weil die Dunkelziffer, die ist höher wie diese Wannabe-Zahlen, die wir da immer lesen. Das, was die machen, ist sich auch noch gut dabei fühlen, während man Menschen anlockt, die ertrinken werden. Und die glauben, dass sie damit die Welt verbessern. Ich habe mich über 10 Jahre lang mit Entwicklungshilfe und wie man so Ländern helfen kann beschäftigt. Und ich war mal vor vielen, vielen Jahren, anfangs hatte ich ein ähnliches Mindset wie die, aber ich habe das komplett über den Haufen geworfen. Weil wenn du wirklich darüber nachdenkst, wie du Menschen helfen kannst, dann machst du genau die Aktion nicht. Weil das führt nur dazu, dass mehr Leute ertrinken werden. Ja, dann mach ich's mit Ton weiter. Ich wollte, das ist eigentlich nur. Aber dann kann man sehr wohl was dagegen tun. Jeder Mensch verdient die Rettung aus Seenot. Hier kommen junge Leute zusammen, die was Berührendes tun, die helfen wollen, die Hunderte, Tausende Menschen retten. Also wenn die Jugend oder die Zukunft sich um die Zukunft kümmert, das ist genial. Also weitermachen. Wir drücken euch alle Daumen für das Projekt. Jugend rettet ist ein Zusammenschluss von jungen Leuten, die etwas ganz Tolles tun, finde ich. Und deswegen haben sie meine Unterstützung und ich bitte auch um eure. Das ist wie Heroin sammeln für Heroinabhängige. Wir kaufen ein Schiff, wir bauen ein politisches Netzwerk auf. Ja. Das sind die beiden Punkte, die man braucht, um Leuten zu helfen. Ja. Wenigstens kaufen sie keinen Hubschrauber, aber es ist dann wahrscheinlich, wenn sie irgendwann mal an die Macht kommen. Sie haben sich da auch vertan, da stand politisches Netzwerk, das muss Schleppernetzwerk heißen. Und geholfen ist damit niemandem. Also. Ja, also ich glaube immer, wenn hinter einem Schiff ein Netz hergeschleppt wird, ist alles prima. Das geht für alle Lebewesen gut aus. Jeder Mensch verdient die Rettung aus Seenot. Ich rette mit. Schlimm genug, dass man so einen Satz überhaupt sagen muss, aber jeder Mensch verdient die Rettung aus Seenot. Ich rette mit. Jeder Mensch verdient die Rettung aus Seenot. Und was ich jetzt mal mir gerade noch aufgefallen ist, guckt euch mal bitte die Leiste rechts an. Morgenmagazin, Heute-Journal, Doku, auf Klo, Heute-Journal, Tigerentenclub. Also da wird auch ordentlich das politische Netzwerk genutzt. Ja, es geht ja darum, Klinken zu putzen und sich selber darzustellen. Was man denn tatsächlich tut vor Ort, die Leute, die sieht man dann nicht. Aber man hat dann da die Hansels, die in 10 verschiedenen Shows sich an den Nippeln reiben und sagen, oh, ich bin Teil der Lösung. Oh, ja. Aber irgendwie, weißt, Forschung unterstützen oder so, nicht tatsächlich Entwicklungshilfe machen, wo man dann wirklich mal halt 30 Bücher zu dem Thema liest, bis man wirklich dann auch zur Lösung kommt. So, auf sowas haben die doch keinen Bock. Ja, die können vor allen Dingen, können ja in die Bundeswehr eintreten, in die Marine gehen. Ja, THW, weißt du, nein, Jugend rettet. Ja gut, THW ist dafür jetzt erstmal nicht zuständig, aber die Bundeswehr halt, ne? Also, ja. Und ich sag mal, Seenotrettung, das steht schon in Genfer Konventionen drin, dass das gemacht werden muss. Du musst sogar, wenn du jetzt ein anderes Schiff abgeschossen hast im Krieg, musst du die Leute aus dem Wasser rausfischen. Kannst du auch nicht einfach sagen, das sind meine Feinde oder so, die rette ich nicht. Rette mit, ja. Ja, ich glaube, die sind nicht mehr zu retten. Das nächste wäre Chris Tall, die Autorin. Der Changeman. Nehmen den. Ja, was? The Changeman. Was? Wie, wo? Ich finde es total gut, dass der Changeman, der hat ein Video auf seinem Kanal, was als erstes aufgeklappt ist, was von Pädophilie gehalten hat, also gehandelt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, das trifft es ganz gut auf der TinCon-Jugendmesse sein und Witz über Pädophilie machen. Da fühle ich mich bei den Identitätspolitikern, wo jede Sexualität anerkannt wird, auf jeden Fall sofort wohler, denen meine Kinder hinzuschicken. Genau das Video. Welches? Ach, das von der Staatsanwaltschaft. Das war eins zurück. Genau. Ich meine, ich unterstelle den dann natürlich okay. sehr Also nur um das nochmal klarzustellen, es geht um dieses 14-jährige Mädel, was an der Schule gemobbt wird, Cybermobbing. Ich habe den Pedoplot vorbereitet. Der Präsident, der pädophil wird und dann die ganzen Schwarzen mit Baumwolle erstickt. Was? Was? Hä? Wir müssen uns echt besser für diese Scheiße vorbereiten. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt. Hallo Ben, ich bin mal wegen dieser Idee. Ach, dieser verdammte Drücker, wo kommt der Scheiß? Drücker! Verdammt, es geht so für 5 Minuten. Ja, ich habe den Pedoplot vorbereitet. Und was ist das eigentlich? Tee. Ich trinke keine Heißgetränke. Seit wann? Schon immer. Hey Jungs, sorry für die Verspätung. Du bist nicht zu spät, es ist genau 12 Uhr. Ja, Morgenstund hat Gott im Mund. Hm? Der Spruch passt was? So nach 12 nicht mehr. Ich bin ja hier auch nicht der Autor, oder? ist der für mich? Nein, der ist für Ben. Du trinkst doch gar keine Heißgetränke. Stimmt. Kann ich den dann haben? Nein. Gut, Jungs. Also, ich wollte ja, dass ihr mir... Kommt das irgendwann also zum Punkt oder müssen wir das... Das, okay. Das kommt. Keine Angst, das kommt noch. Echt, da gibt's aber einen Punkt. Ja, die mein Gehirn schmilzt. Ich finde es auch genial, dass aus irgendeinem Grund das für die wichtig ist, dass der Präsident Schwarze erwirkt. Also, ja, weißt du, aus dem amerikanischen Kontext. Das ist total so. Quirky halt, ne? Und auch, wir sind so interessante Menschen und er trinkt keine Heißgetränke. Ja. Ja, klick mal auf deren Patreon. Und unsere Neurosen, die sind so unglaublich interessant. Ja. Nee, aber spul mal fort zu Minute 4 oder so. Da reden die noch über Pädophilie, was ich dann auch sehr beruhigend finde. dass das dann ihr erfolgreichstes Video ist. Da so irgendwie oder weiter vorne. Ich hab's auch nicht ganz fertig gekommen. Also, die sind auf jeden Fall am Start. Spielt eine junge Frau, die gemobbt wird. Dann gehen Arschbilder von ihm rum. Alle mobben ihn. Und er wird berühmt. Ja, oder? Ja, perfekt. Ja, super, oder? Ja, er ist gleich beim Sender. Ja. Jungs, ihr seid Gold wert. Der Sender macht 500.000 klar. Ben, du schreibst die Skripte, oder? Nee. Nein? Aber Felix, du machst Regie, oder? Fantastisches Projekt, bin dabei. Ja, aber wenn die volljährig sind, ist es okay. Es, niemand ist hier volljährig. Es geht um Mobbing in der 7. bis 8. Klasse. Und die Serie wird lustig, oder? Die kann natürlich auch ein bisschen lustig werden, aber eigentlich... Ich hab da eine Top-Besetzung. Junger Stand-Up-Comedian, kann... Mobbing, super Thema, da gibt's Fördertöpfe beim Sender, genau mein Ding. Kann ich jetzt weitermachen? Ja, bisher sehr gut. Es ist halt, weißt du, so also verzweifelt hip von Leuten, die mit der Jugend nichts mehr zu tun haben. Ich rede über den Präsidenten. Mobbing, das Thema Gamergate war ja da. Die 14-Jährige, die Bilder gehen rum, weißt du, so ganz, ganz verzweifelt irgendwie versuchen, mit der Lebensrealität von Jugendlichen heutzutage was zu tun zu haben. Also. Passen ja auf so eine Veranstaltung, wo alte Leute jungen Leuten irgendwie angeblich eine Bühne geben wollen. Jetzt hat er hier Des auf seiner Kapuze stehen. Ja. Gott, ja, war das Leute. Grauenhaft. Wer guckt sich sowas an? Warum hat das so viele Aufrufe? Ja, wer kommt jetzt? Warte, jetzt kommt Sick. Genau, Sick. Der ist aber cool. Also Sick ist cool. Dollarzeichen. Das sind Heroinabhängiger, der, glaube ich, immer noch irgendwie jetzt auf Methadon ist oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe seine Webserie mal verfolgt. Der redet halt über Heroinsucht, Drogensucht im Allgemeinen. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, Schore, Stein, Papier, ein Roman über sein Leben. Und ich finde es ganz cool, dass sie dann jemanden da haben zum Aufklären. Weißt du, so über Drogen, der dann, wo dann halt ein echter Junkie redet. So. Das hat dann schon was. Also so komplett am Arsch sind sie nicht, weil der SQNCE, das, der ist schon cool. Also, Heroin. Also sie haben einen guten Typen und der spricht über seine Drogenvergangenheit. Ja, Ex-Junkie halt. Hm. Und aber mich freut es, dass er so einen Weg macht. Und wenn du dir denkst, wie viele Leute dahinter stehen, die es nicht geschafft haben, dann macht sich eigentlich ganz schön traurig. Also. Ja, vor allem, was sucht er unter diesen ganzen Pappaufstellern? Ja, also das hier. Diese, heißt du zu dieser Coleslaw Tante auch was? Weil ich, ja, Minimalismus. Ich finde schon den Namen so bekloppt. Ja, Minimalismus. Die hat ein tolles Video, was ich mir nicht mehr angeguckt habe. Wenn ich mir einfach nur beim Titel dachte, Minimalismus. Ja, ja, das muss gut sein. Krieg auf ihren Channel. Du schaffst es, Chris. Ich hab dich so lieb. Du bist der Beste. Wie nennt man eigentlich den Job, den du da machst? Der hey, Chris, der Blende, heute ist es endlich ein. Der ist ja Produzent. Da unten Minimalismus-Anfängertipps oder was? Genau. Hey, ja, Anfängertipps. Ja, okay. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute mit Sissy und wir wollen gerne über das Thema Minimalismus sprechen. Ich habe ja in letzter Zeit schon immer wieder so ein bisschen erzählt, wie das bei mir war auf dem Weg hin zu einem bewussteren Leben sozusagen, was ich alles schon gemacht habe. Also so wie euer Set da ist, so ja. Feines Zeug. Stichwort Minimalismus. Minimalismus wäre, wenn da nichts wäre. Ja, auch kein Schrank. Minimalismus ist bei mir zu Hause. IKEA-Regal. Sie sind doch schon voll auf Schwarz-Weiß. Merkt ihr das nicht, wie minimalistisch das ist? Es könnte aber noch ein paar weniger Punkte und Streifen haben. Das Ding ist halt, weißt du, wenn. Minimalismus, das ist so dieses Pseudospirituelle. Ah, ich mache mir zu jedem Ding, das ich besitze, spezielle Gedanken. Und ich will zwei weitere Dinge aus meinem Haushalt verbannen, weil mein Leben ist so langweilig, dass ich mir eine Vase angucke und mir überlege, brauche ich diese Vase wirklich? Ist diese Vase der individuelle Ausdruck meines Charakters, meiner meiner Seele, die im Universum mit den Sternen tanzt. Und brauche ich wirklich noch dieses Shurigal? Weißt du? Ja. Noch Play, weißt du, Beste. Oh Mann. So die ersten Schritte waren die Ernährung bei mir. Ich habe angefangen, Vegetarierin zu werden, dann Veganerin zu werden und Minimalismus warte, ist warte, eben warte, warte, warte, so, warte. Vegetarier, Veganer, total einfach. Du tust dir durch eine vegane Lebensernährung einen genetischen Defekt aneignen, durch den du höheres Krebsrisiko im Darm bekommst und eine erhöhte Herzinfarktrate, weil in der Regel es keiner von den Leuten, die sich vegan ernähren, hinbekommen, sich so zu ernähren, dass sie keine Mangelernährung haben. Und was sagen die denn? Fuck hat das mit Minimalismus zu tun? Ja, weil also, das Fleisch der vegan, pure Luxus ja, ist. Aber was hat das damit zu tun? Die verstehen nicht, was das Wort bedeutet, glaube ich, einfach. Also sie haben da einen Begriff genommen und deuten den jetzt, das ist wie bei vielen Sachen, ein Begriff, den die Millennials nicht verstehen und dann geben sie ihm ihre eigene Bedeutung, so, weißt du? Und ich weiß halt auch nicht, ob das der vielleicht nicht einfach gut getan hätte, halt, keine Ahnung, in die Kirche oder in die Moschee zu gehen und halt irgendwelche Scheiße zu beten, weil die kommen dann so spirituell an, so, ja, ich ändere meine Ernährung und ich bin jetzt Minimalist und das hilft meiner wunderbaren, uniken Seele, sich besser zum Ausdruck zu finden. Also weißt du, das sind Menschen, die auf natürliche Art und Weise von ihrem psychologischen Profil was brauchen, an das sie glauben und aber halt keiner traditionellen Religion anhängt, die einfach einfacher zu bashen ist, wie Minimalismus. Gut, das ist auch Esoterik ist das, ja, was die da machen. Wortwörtlich. Ja, Kristallheilung. Ja. Ja, das nächste Thema auf der Liste gewesen. Und Minimalismus, ganz kurz für diejenigen unter euch, die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, bedeutet, ja, ist ein bisschen schwierig mit der Definition. Da ist man sich auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, aber so meiner Ansicht nach. Meiner Ansicht nach, ja. Schon verloren. Anfängertipps. Anfängertipps. Das bedeutet, es sind Anfänger, die dir Tipps geben. Was soll das heißen? Oder das, was ich mitgenommen habe von dem Ganzen, ist halt quasi, dass man sich nur mit den Dingen umgeben möchte, die einen wirklich persönlich glücklich machen und bei denen man das Gefühl hat, ja, diese Sachen ja, bereichern mein Leben, genau. Wie war das denn bei dir? Wo war denn dein erster Berührungspunkt damit? Also ich komme eigentlich daher, dass ich nie aussortieren musste. Ich habe das gar nicht so gelernt, weil wir hatten halt einen Keller und einen Dachboden und man hebt eigentlich alles, was man hat, für seine späteren Kinder auf. Ja. So kannte ich das. Ja. Und als ich dann mal ausgezogen... So kennt man das. Die ist halt messy, ich weiß so. Das ist als Kulturminimalismus oder Wuppertaler Schule. Ey. Ja. bin, muss zu sagen, ich hatte zu Hause eine eigene kleine Studentenwohnung, purer Luxus, bin erst mit 27 ausgezogen und da habe ich gemerkt, ich kann nicht alles mitnehmen. Und da war ich so, okay, irgendwie scheine ich aber zu viel zu haben für eine normale Wohnung. Und dann kam aber halt noch hinzu, dass ich ja YouTuber bin, auch seit 7 Jahren und auch früher viel Beauty gemacht habe. Und dann vor 2 Jahren war es so ein Massen, die mich immer erreicht haben. Da haben mir Firmen ungefragt. Warte. Die hat viel Beauty gemacht, viel Beauty. Das wäre schön gewesen, hättest du das Make-up gegessen, weil dann wärst du vom Inneren her auch etwas schöner geworden und bräuchtest nicht dieses Trostpflaster von Minimalismus, damit du einen Selbstwert hast. Das war's schon. Und die Firmen haben mir ungefragt Sachen geschickt. Ja. Die haben wohl das Memo noch nicht bekommen, dass wir in einer frauenfeindlichen Gesellschaft leben. Ja. Wo Männer alles geschenkt bekommen. Das Gefühl, ich habe keine Zeit mehr. Ich war so, habe mich so unwohl gefühlt und wusste gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Okay, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich wusste gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja, das ist... ja, genau. Andere nennen es einfach Ausmisten, andere nennen es Minimalismus. Ich wusste gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Oh mein Gott, warum, ey. Das warum, ist so typisch, Sissi. Warum helfen wir eigentlich überhaupt? Ins Meer, da können sich so die Afrikaner dann festhalten, ey, alter Schwede. Genau. weißt du, die Afrikaner, die sollten einfach nur den Minimalismus endlich ernst zu nehmen. Hier minimalistische Ernährung, minimalistische Ausstattung, minimalistische Gesundheitsvorsorge. Weißt du, die sollten einfach mal spiritueller sein. Würde das schon klappen. Dann wär, genau, brauch mal deinen Witchdoktor nach Minimalismus. Der sagt ja dann, geh nicht nach Europa, da gibt's so viel Zeug, da weißt du gar nicht, wohin damit. Hier, guck dir mal die Leute an. Ja, vielleicht sollten die Mädels mal irgendwie, es gab da diesen Song von den Dead Kennedys, ja, Holiday in Cambodia, weil das damals halt aktuell Kriegsschauplatz war. Und dann wollten die auch die jungen Leute, die so das Maul aufreißen, da hinschicken, damit sie mal sehen, wie das ist, wenn man nur eine Schüssel Reis hat und einem jemand eine Knifte in den Rücken drückt, damit man arbeitet. Dann könnten die den Minimalismus sozusagen hautnah erleben. Boah. Und auch wieder so Mädels, die sich um nichts sorgen müssen. Ich hatte auch noch ein Apartment bei meinen Eltern. Und ich wusste gar nicht, wohin. Die haben mir ungefragt Sachen geschickt. Und ich habe mir gedacht, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich glaube, diese Leute merken, das ist inzwischen wirklich wie in so alten 80er, 70er Jahre Dystopiefilmen, dass die Oberschicht komplett vergessen hat, dass da unten noch jemand arbeitet, so wie bei Metropolis. Die haben einfach vergessen, dass es da unten noch Fabriken gibt und Leute, die Klos reinigen und Leute, die irgendwie die Nacht durcharbeiten müssen, weil sie nur einen Scheißjob an der Tanke haben. Und dafür halt nicht diesen ganzen Scheiß kaufen können, den ihr noch geschenkt bekommt. Oh Mann, ey. Fuck, ey. Das ist ja praktisch White Privilege, was die haben. Hey, ja, hat ja noch was von der 7 einfache Wege, die Umwelt zu schützen. Und uns den Krebs auch noch geben. Denkt immer dran, diese Leute werden dafür bezahlt, dass sie auf einer Konferenz auftreten und Jugendlichen ihre Scheiße in den Kopf drücken als ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Geld dafür bekommen. Also ich habe das auf der Seite jetzt nicht gelesen. Sollten wir vielleicht Speaker, nicht... Speaker, die kein Geld bekommen? Was bist du? Naja, weißt du nicht, was da immer für ein Aufschrei durch die Szene geht? Bei wenn der Republika kriegst du doch auch nur freien Eintritt. Okay. Ah, das müsste man recherchieren, klar. Aber ja. Ja, also es kann natürlich sein, aber ich wüsste es nicht als Tatsache behaupten, weil wir wissen es halt nicht, ja. Ich stand da nicht. Ich schau mal, ob ich was finde. Videobeginne. Hier hinten steht 16. März, weil das der Tag ist, an dem mein Buch rauskommt. Also für den Fall, dass ihr euch interessiert für peinliche Geschichten aus meinem Leben, aber auch für ernstere Themen wie beispielsweise Mobbing, Panikattacken oder auch das Thema Outing, dann schaut mal unten in der Infobox vorbei, da ist der Link zum Vorbestellen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ich habe ja in den letzten Monaten ein... Das Thema Outing. Outing als was? Als ich Narzisst, oder wie? Ja, dann müsste ich mich als Narzisst outen. Lest alles in meinem Buch. Wenn euch für mich interessiert, dann lest in meinem Buch. Wie schwer es mir gefallen ist, mich als Narzisst zu outen, oder was? Oder als Demigender, oder? Oh, ich finde Demigenderismus wichtig, also. Ich glaube auch. Ja, wir lernen jetzt 7 einfache Wege, die Umwelt zu schützen. Ich glaube, ihr Buch kaufen gehört das auch dazu. Ja. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. So mit Angstattacken und so. Einige Videos gemacht zu Themen wie vegetarische und vegane Ernährung, Minimalismus und so weiter und so fort. Und in den Kommentaren wurde ich häufiger mal gefragt, ob ich nicht vielleicht so ein paar Tipps hätte, wie man ganz einfach im Alltag der Umwelt so ein bisschen was Gutes tun kann. Vegetarisch, vegan oder minimalistisch wird man ja meistens nicht so von einem Tag auf den anderen. Also man kann das natürlich machen, aber häufig ist das so eine Sache, die doch so ein bisschen länger braucht. Warum muss der Minimalismus mit einem politischen Konzept verknüpft werden, dass man der Welt was Gutes tut durch Minimalismus? Also ja. Wieso? Ansonsten bist du doch gar keine Königin. Hallo, Ebel. Aber das ist warum? Du kannst es doch nicht für dich selbst tun, weil es gut für dich ist, sondern du musst die Welt retten. Ich habe ein tolles Zitat von ihr gefunden. Die eigene Identität zu entdecken, kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Schöner kann man Narzissmus kaum ausdrücken, finde ich. Bauchnabelbeschau von reichen Petit-Bourgeoisie-Menschen. Ja, aber sie wurde gemobbt. Also, denke ich mal. Ja, ja, komm, aber weißt du, jeder erzählt immer, ich hatte in der Schule Probleme mit Mobbing. Nie stellt sich jemand hin und sagt, ich habe früher Leute in der Schule gemobbt. Ich frage mich immer nur so, wenn jeder irgendwie da eine Geschichte hat und es immer in allen Ecken heißt, da gab es Mobbing, hier gab es Mobbing, ist es dann nicht einfach nur ein Stück weit eine faire, aber raue Welt, wo jeder mal halt in die Scheiße greifen muss? So, ich weiß nicht, so, also, weil Mobbing, so hat dann jemand gesagt, Prinzessin, Kopf hoch, sonst fällt die Krone ab. Und dann warst du deswegen angepisst oder was? Also ja, weißt du, was ist Mobbing? Ist Mobbing, auf dich wird eingetreten, während du am Boden liegst, oder dein totes Kind wird ausgebuddelt oder deine tote Oma? Ich weiß nicht, was ist denn Mobbing? Weil Mobbing ist immer so absolut undefiniertes Leid, so das Schlimmste von allem Leid, wie Thomas das sagen würde. Da kann das ganz schnell mal frustrierend sein, wenn man merkt, boah, irgendwie geht es so gar nicht vorwärts und ich habe da gar keine Erfolgserlebnisse. Und deswegen habe ich jetzt 7 Tipps für euch, bei denen das auf jeden Fall ganz schnell und einfach geht und bei denen man, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl hat, wenn man die umgesetzt hat. Mein Tipp Nummer 1 ist es, sich kein Wasser in Plastikflaschen mehr zu kaufen, sondern sich zum Beispiel für unterwegs eine Trinkflasche aus Edelstahl mitzunehmen, die man dann eben immer wieder verwenden kann. Das erinnert jetzt vielleicht den einen oder anderen unter euch an die Grundschule oder an den Kindergarten, weil man da auch häufiger mal so Edelstahl-Trinkflaschen dabei hatte, aber die gibt es natürlich nicht und nur in der Schule. Weil das offensichtlich auch die einzigen Erfahrungen ihrer Zuhörer sind. Das ja. Ist doch totaler Kindergarten, können wir aufhören? Nein, nein, wir müssen das angucken. Ich finde das wichtig. Es bildet mich. Ich muss mir nebenher die Lippen reiben, während ich sie kritisiere und sage, oh ja, du bist so intellektuell. Wie ein Obdachloser. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Weißt du, das wird eingeladen und dann hast du dann hast du da noch eine Susi Grime und dann kommen da irgendwelche Kids hin und sagen, wir sind technisch, wir sind hip, wir sind geil. Und dann tut in jedem zweiten Vortrag erzählt dir jemand was über Identitätspolitik, darüber, wie toll das neue iPhone ist. Und dass du ein Poetry Slam über Siri schreiben musst. Weißt du, so. Scheiße, Alter. Kulturmarxisten sind furchtbar. Ich halte es nicht aus. Oder Junkkultur. Oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Degeneriertheit. Das ist Bauchschnabelbau. Das ist Narzissmus. Das ist Ego-Gewichse. Das ist... keine Ahnung, Alter. Ich mag sogar die Anne Witzoring mehr wie die Susi Grime. Die Susi Grime ist so wannabe-hip. So wannabe-tough. Da kann ich die Witzoring noch zu schätzen wissen. So irgendwie. Ich finde auch, die macht den Kiffern in Deutschland total irgendwie das Image kaputt. Ja. Weil es sind eigentlich ganz oft ganz nette und umgängliche Leute und nicht so narzisstische Gewächse wie Susi. Was geht ab, Freunde? Achso, das ist so ein Blauwaschspiegel. Wollen wir das gucken, oder? Ja, da gucken wir eine Minute. Der Remix von Blauwaschspiegel ist echt gut. Ja, Sekunde, ich muss es nochmal leiser machen, weil das ist ziemlich laut im Vergleich zum anderen. Mein Name ist Susi Grime und weil ich Feministin bin, kriege ich leider sehr, sehr oft den Vorwurf zu hören, dass ich doch eine Männerhasserin sein muss. Wenn ihr das sagt, dann muss das wohl stimmen und deswegen kommt hier der erste Teil meiner neuen Videoserie Hashtag Männerhass. Ist eine Eichel! Boah! Eklig! Einfach nur eklig! Ja, also der Busfahrer wollte sich gerade mit mir unterhalten, weil ich mich in die erste Reihe gesetzt habe und weil ich gegähnt habe. Ich habe ihn akustisch nicht ganz verstanden, aber die Thematik schien wohl zu sein, ob ich genug geschlafen habe oder nicht. Ich denke mal, wenn Leute im Bus oder in der Bahn gähnen, dann liegt das daran, dass sie die Frühschicht haben und morgenmuffelig sind und sich jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht unterhalten wollen. Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt, also pst. Mich haben gerade am Kotti schon wieder 2 Typen angelabert. Es wäre fast eskaliert. Zum Glück war der eine von beiden so schlau und hat dem anderen gesagt, dass er aufhören soll, mich zuzuquatschen. Weil ich schon ziemlich auf Krawall gerüstet war. Ich vertrag das einfach nicht gut, wenn Männer mich einfach ansprechen. Bist du so sexgesteuert, dass du noch nicht mal mehr dein Gehirn benutzen kannst, weil all das Blut runter in deinen Schwanz geflossen ist, ehrlich? Fun Fact, ich bin gerade an einer Gruppe alter Männer vorbeigelaufen, die mir hinterhergepfiffen haben. Eine Gruppe alter Männer. vor allem sehen manche Schwänze auch wirklich aus wie so ein totes Tier. Die hat mir einfach ihren Schal ins Gesicht geschleudert. Und da frage ich mich natürlich, ob das auch anderen Menschen passiert, die hinter mir gehen, dass ich denen meinen Schal ins Gesicht schleudere. Wenn ja, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen dafür. Es tut mir ehrlich leid, es ist keine Absicht, mein Schal ist einfach sehr lang. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Naja. Zunächst mal ist mein Penis wesentlich größer, als auf dem Bild gezeigt ist. Das liegt bei mir einfach daran, dass ich... Okay, ich denke mal, das reicht jetzt. Ja, das Thema Susi ist auch ein sehr spezielles Thema. Ich finde, das sollten wir uns lieber noch 16 Dinge, die Kopftuch-tragende Frauen in Deutschland hinnehmen müssen von den Datteltätern. Oh, hey, du hast es auch gut mit uns vor heute. Ja, die das ist so richtig, was mit Lack und Leder. Das ist sexy. Mhm. Es gibt auch von Mr. Wissen to Go gibt es auch ein Heulvideo, wo er sagt, nur weil er eine erzkonservative Position zu Abtreibung vertritt, ist er jetzt ein Supernazi oder so von seinen Zuschauern. Die können ihn alle nicht mehr leiden. Sowas aber auch. Ja. Oh Mann, ey. Und die Datteltäter, die finde ich wichtig, weil die tun nämlich religiöses Gehabe normalisieren, was man sonst schämen und aus der Öffentlichkeit verbannen würde, wenn es von einer christlichen Religion ausgehen würde. Da man aber sagt, ach, der Muslim, der ist ja sowas von unterdrückt, weil die kein einziges zivilisiertes Land haben, was irgendwie in die Moderne aufgestiegen ist. Deswegen sagt man, da lassen wir die Finger voll, da können wir... Gab es ja mal, ne? Im Prinzip gab es ja schon so ein Land, was in die Moderne aufgestiegen ist, nämlich die Türkei. Aber die hat ja jetzt anstatt die Judikative und die Exekutive die Erdokative. Ja. Von wegen aufgestiegen fällt mir dazu ein, dass die Türkei halt leider das Relegationsspiel vergeigt hat. Ja. Und jetzt doch wieder in die zweite Liga zurück muss, so wie es aussieht. Ja. Und ich meine, ich meine das auch nicht böse. Mich würde das sehr freuen, wenn es mehr Länder geben würde, die keine Entwicklungshilfe brauchen. Türkei braucht auch Entwicklungshilfe, aber ich mich würde es einfach nur freuen, wenn man so diese Krankheit der Religion einfach in den Ländern, wo halt Religion zu arg verbreitet ist, das sind vornehmlich die islamischen Länder, wenn man dort einfach ein bisschen mehr Trennung, Säkularisierung in der Gesellschaft hätte, dann würden die viel, viel weniger gesellschaftliche Probleme produzieren und die Staaten würden nicht so oft failen. Und das liegt nicht nur am Westen, dass der Mittlere Osten in Schutt und Asche liegt. Das liegt vornehmlich an der Religion. Ja. Guckt euch scheiß europäische Geschichte an. Als wir Religion noch ernst genommen haben, haben wir uns auch die ganze Zeit auf den Sack gegeben. Oh ja. Ja, und vor allen Dingen auch, was ich an der Stelle auch mal wieder sage, dieses mit von wegen, der Islam muss sich reformieren, also die Reformation in Europa war auch eine Rückbesinnung auf den Text und eine Fundamentalisierung des Ganzen. Es war keine Säkularisierung. Nee, da haben wir lieber Minimalismus, dann doch. Weißt du, das ist doch besser. Minimalismus. In Schwarz-Weiß. Ja, das ist doch mal ein guter Talking Point für die Zukunft. So. Da passen ja deine iPhone-Stöpsel gar nicht. Von daher. Aber das ist die Freiheit jetzt hier. Das ist die totale Freiheit. Und da ist eine Kartoffel, die sagt bestimmt gleich was Negatives. Dich mit Kopftuch? Wäschst du deine Haare? Hast du Haare? Hallo, ich bin Fiete. Ja, der Typ, der hat hier gerade, das hat man nicht gesehen, die Hand hingestreckt. Das Frauen, die einen Hijab tragen, die Hand nicht annehmen wollen. Weil Männer schmutzig sind und sie so ein reinliches Wesen sind. Und haben die sich da jetzt gerade echt drüber lustig gemacht, dass die Leute auf die Idee kommen, ihnen die Hand hinzuhalten? Ja, das kommt in dem Video mehrfach vor. Und ich denke mir da immer so, hey, das mit der Hand, das klappt in manchen Ländern wunderbar. Zum Beispiel in dem Grenzabschnitt zwischen Syrien und Irak, da klappt es wunderbar. Da wirst du sogar gezwungen, den Hijab zu tragen. Wenn du das mal vergisst, kommt die Anstandspolizei. Pakistan, dann funktioniert es auch hervorragend. Da hingehen, was nicht hier, Kartoffelscheiße, ja. Sich angucken, die ganzen Kartoffelnasen. Nee, komm, zurück zur Rückbesinnung auf die wahren, guten Werte und nach Saudi-Arabien ziehen und dann einfach dort glücklich werden. Weißt du, da ist die Tradition, da kannst aufgehen und glücklich sein. Weißt du? Die reichen dir dann auch die Hand. Und ich wüsste auch eine Lösung für die 16 Dinge, die Kopftuch tragende Frauen in Deutschland kennen, Ausrufungszeichen, was das Deutschland da drin zu suchen hat, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ja. Obwohl, gut, das mit dem Handgeben ist vielleicht ein Problem, was man in anderen Ländern nicht hat. Dass die Leute das da nicht wissen, dass sie dem hochwohlgeborenen Wesen nicht ihre dreckigen Hände hinreichen dürfen. Sowas widerliches. Ich glaub wohl, die ist besser wie ich. Yeah. Die muss ich anpöbeln. Aber denkst du, bist du was Besseres wie ich? Ja, ja. Die Polis kommen. Ja, das war's auch schon. Wirklich intellektuell ist es ja nicht. Die kriegen halt den Muselbonus und werden durch die Medien durchgereicht, weil sie sich die Datteltäter nennen. Und ich, das ist halt so, keine Ahnung, Koran, wenn du halt mit Koran aufwachst, meine Güte, werd halt Atheist, wenn du irgendwie 3 Gehirnzellen hast, die du aktivieren kannst, so. Aber mach keinen YouTube-Channel draus. Keine Ahnung. Ja, das sind aber auch alles, also, das sind ja auch keine Probleme, die daraus entstehen, dass Deutsche deutsch sind. Sondern es sind Probleme, die daraus entstehen, dass Menschen hierher kommen, aber irgendwie trotzdem so leben wollen wie in ihrem Heimatland. Ja, und es ist halt gar wenn nicht. Als ich nach Japan gefahren bin, habe ich mich vorher informiert. Wie begrüßt man sich? Gibt man sich die Hand oder tut man das nicht? Und habe das dann für die Zeit, die ich in Japan war, so gehandhabt, wie ich das gelernt habe. Und das habe ich mich in muslimischen Ländern aufgehört. Weißt, ich habe auch, wenn ich mich in muslimischen Ländern aufgehalten habe, habe ich mich in Bars nicht unbedingt so rumgetrieben, obwohl ich sehr gerne eine Barfliege bin, aber halt einfach so ein bisschen aus Respekt vor einfach den Gepflogenheiten, weil ich ja nicht ankomme und sage, mach halt andere Sachen, gib mir Schnaps, so, keine Ahnung. Einfach so ein bisschen aus Respekt und wir mögen halt hier Freiheit und Aufgeklärtheit und religiöse Symbole, die stark zur Schau gestellt werden, die bedeuten eigentlich eher Intelligenzminderung, mangelndes Selbstbewusstsein und wir sind gerne selbstbewusst und aufgeklärt und deswegen sind einfach generell religiöse Symbole jetzt kein Todesurteil, aber einfach so ein Alien-Zeichen. Damit tust du dich abspalten von den Rest der Menschen, die hier leben. Und das ist scheiße. Damit sagst du der Mehrheitsgesellschaft fuck you all. Und das ist keine Ahnung. Die könnten doch auch so Conventions machen wie die Cosplayer, weißt du? Wo das dann auch okay ist, wenn man sich in so Sachen, ach, das nennt man Gottesdienst, glaube ich, ne? Ja. Und da kann man das ja durchaus so machen, aber warum das auch so vehement in der Öffentlichkeit vertreten wollen und wenn noch 1.000.000 Mal jemand einer muslimischen Frau die Hand hinstreckt, dann tut er das, weil er sie integrieren will. Er tut es ja nicht, weil er sie ausschließen oder vom Kopf stoßen will, sondern er will sie integrieren. Genau das, was Not tut. Ja, er sagt doch damit, ich respektiere dich auch. Das ist, diese Geste bedeutet ja auch Respekt vor dem Gegenüber. Das hat doch nichts damit zu tun, dass wir doofen Kartoffeln uns weigern oder irgendwas. Sondern das ist halt unsere Art, Respekt auch auszudrücken. Und wenn die Damen und Herren das nicht wollen, sollen sich ein Schild umhängen. Echt. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von hier einen Anstecker, aber ich meine, dann sollen sie den Leuten Verhaltensregeln in die Hand drücken, auf DIN A4 genormt irgendwie, bevor sie mit ihnen reden. Aber es ist doch nicht die Verantwortung der Mehrheitsbevölkerung in einem Land sich auf die Gepflogenheiten einer Minderheit einzustellen. Also was ist das für ein Blödsinn? Müssen wir dann auch in Zukunft aus Respekt nur noch Fleisch von geschächteten Tieren essen und am Ramadan irgendwie nichts trinken tagsüber, weil es halt sich so gehört oder was? Ja. Ich finde es schön. Das ist gut. Wir lesen halt den Herrn der Ringe, wenn wir uns irgendwie so ein bisschen in eine Fantasy-Welt versetzen wollen. Aber wir setzen uns deswegen nicht im Alltagsleben Gandalfs Hut auf. Wenn ich eine Fantasy-Welt aufsuchen will, lese ich Missy Magazine. Nee, das ist mir zu dystopisch. Ja, ich mag Dystopien. Okay. Ja, guckt euch das mal an. Da haben sie der Idiotentante noch über ihr Kopftuch noch eine Perücke aufgesetzt, damit sie jetzt so spielen kann, als hätte sie kein Kopftuch auf. Hä, und was macht sie mit der Chlorolle auf dem Kopf? Ja, sich ein Kopftuch basteln, ja, weil jetzt gerade an der Tür geklingelt hat. Damit. Alter Schwede, und sie haben echt ihr eine Perücke aufgesetzt, ja, damit sie weiterhin im Kopftuch auftreten kann. Ja. Das ist doch Cultural Appropriation. Ja? Vor allem blond. Ist ja lächerlich. Tja. Cultural Appropriation von Leuten, die in der Behindertenwerkstatt arbeiten. Nein, Nein, ich meine es ja auch nur mit Liebe im Herzen. Weißt du, ich rede immer so negativ daher, aber ich meine es wirklich nicht böse, sondern einfach nur so, ey Leute, keine Ahnung, Mann. Ich finde Leute, die ein Kreuz tragen, ekelhaft. Ich finde Leute, die ein Kopftuch tragen, ekelhaft. So, jetzt macht euch dumm. Ihr zeigt groß religiöse Symbole. Ich halte euch damit automatisch für IQ 80 bis 90. Automatisch. Also, sorry, ich keine Ahnung. Ist halt so. Also. Okay, die Lösung des Ganzen ist auf jeden Fall, zieh dir kein Kopftuch an. Mach dir keinen Kopf über diesen Scheiß. Und dann hast du auch kein Problem mit den 16 Dingen, die Kopftuch tragende Frauen in Deutschland aus irgendeinem Grund auch immer erkennen. Ja. Lass mal endlich Tariqs Gender-Krise gucken. Nein, doch. Was? Oh. Ja, ich weiß nicht, wo der kommt. Jäger und Sammler will ich nicht angucken. So mein Leidensdruck. Warte, ihr Tender! Tender! Tender! Ja! Ja, Tender! Gib ihn mir! Gott. André! Oh, ja! Gib der heißt mir. Nicht mehr André, der heißt jetzt Elliot. Ja, das ist so ein schöner Name. Baseballschläger Tender. Hast du bei mir noch? Psychisch kranke Menschen mit politischen Konzepten zu Aktivisten umfunktionieren. Ist ein Baseballschläger, der Elliot heißt, oder was? Nee, er hat doch irgendwie gesagt, dass man Cis-Leute mit einem Baseballschläger schlagen soll oder so. Finde ich gut. Ich muss immer an Elliot das Schmunzelmonster denken. Kennt ihr noch jemand? Das war so ein Disney-Realfilm-Zeichentrick-Mesher. Es gibt elliottender.de, ja. Achso, das ist ein Link auf seinen YouTube-Kanal. Ja, hier Queerfeindlichkeit. Die ersten paar Minuten, das schaffen wir. Gott, dieses Foto da oben mit dem Finger. Ach Gott, ey. Eine Mischung aus Dr. Evil und einem ungeschorenen Bobtail. Ja, so. Wie ist da diese ganzen Fotos weggepackt, wo er da mit der Zigarette steht? Vielleicht auch damit er Knete von öffentlich-rechtlich kriegt oder so. Das fand ich auch mal ganz toll. Wie fange ich dieses Thema jetzt überhaupt an? Queerfeindlichkeit auf YouTube, großes Thema in der letzten Woche. Wobei eigentlich hat sich die Diskussion dabei nur auf Homofeindlichkeit beschränkt. Ich mag es eigentlich nicht, mich auf Einzelpersonen oder andere Videos zu beziehen, weil das eigentliche Problem viel größer ist als das. Aber ich glaube, dieses Mal komme ich nicht drum herum. Das einzelne Problem ist viel größer wie das. Immer wenn Leute anfangen, über abstrakte Dinge euch Geschichten zu erzählen, wollen sie euch um den Finger wickeln. Und das ist überall so. Desto abstrakter und desto weniger greifbar ein Konzept, ein Problem, eine Fragestellung ist, desto mehr werdet ihr um den Finger gewickelt. Würde Anita Sarkeesian auch sagen. Damit man versteht, worauf ich überhaupt hinaus will. Deswegen werde ich meine Regel ein einziges Mal brechen. Und ich bitte euch auch hier, geht nicht auf die Videos, schreibt keine Kommentare, schenkt ihm keine Aufmerksamkeit, macht nichts. Stellt euch Queerfeindlichkeit entgegen, wenn es wirklich zählt. Und wer nur nach Gossip sucht, der macht sich auch weiterhin keinen großen Gefallen damit, diesen Kanal zu abonnieren. Angefangen hat alles mit einem Statement des YouTube-Rappers Mert, nachdem er für seine Homofeindlichkeit in der Kritik stand. Wer sich nicht mehr ganz dran erinnert, worum es dabei ging, für den habe ich nochmal diesen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Jede Schwurte, jede Transe, wegen diesen Schwurten, ihr kleinen Hurensöhne. Ich toleriere Schwule einfach nicht. Ich akzeptiere das nicht. Aber wenn man einmal was gegen Schwule sagt, wird man gefickt. Was hat Schwule mit Tolerieren zu tun, Digga? Okay, ich sage, ich bin gegen Schwule. Akzeptiert das. Das müsst ihr akzeptieren. Meine Meinung müsst ihr akzeptieren. Ihr kleinen Schwurten und Transen da draußen, das sind diese kleinen schwulen Hurensöhne. Ihr kleinen Hurensöhne. Schwulen und Transen, Hurensöhne, gottlosen Menschen. Geht zu euren Partnern, fickt die in den Arsch. Gottlose Menschen, meine Güte. Du mich auch, Mert. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ich muss auch Videos machen hier. Ich werde als Atheist diskriminiert. Und ja, die Transen haben wir noch im Laster schon automatisch auch mit Terrororganisation. Also als Atheist bist du sofort Terrororganisation. Also Saudi-Arabien ist das nicht, wo sich gerade unsere Bundeskanzlerin aufhält? Ja, um anschaffen zu gehen für die deutsche Wirtschaft. Wie geil ist das, oder? Den Netanyahu kann man vors Bein treten, weil, ja, wenn man Bock hat als deutscher Außenminister. Aber in Saudi-Arabien hat sie sich gerade mal dazu durchgerungen zu sagen, dass man im Jemen vielleicht weniger bombardieren sollte. Ja, aber hat sie sich auch wenigstens komplett verhüllt? Nee, das muss sie nicht. In den Saudi-Arabien und die Emirate sind da relativ lax, was Ausländer angeht. Okay. Und ich muss auch sagen, mit all der Kritik an der Verhüllung, also wenn jetzt sich Mutti selber entschließt, sich zu verhüllen, weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich protestieren würde. Ja, dann sieht man noch weniger, ob sie sich bewegt halt. Ne? Ja. Ja. Am besten, wahrscheinlich legt sie sich dann nur so ein Taschentuch über die Raute. Das reicht dann. Ja. Ja. Deutschland seinen neuen Tiefpunkt in Homofeindlichkeit erreicht. Es gab viele Gegenstatements und viel Gegenwehr, was gut ist, aber irgendwie beschränkte Moment, sich das alles nur auf... Ich meine, dieser Mert hat das auf Deutsch gemacht, aber gerade so Sachen wie gottlos zeigt dir doch relativ klar, aus welcher Richtung das kommt. Ja. Das da, wie nennt man das, eine faschistoide religiöse Ansicht, die sich in der Ablehnung von irgendwelchen Gruppen zeigt. Because Muhammad said so. Das ist, warte. Ich glaube, er wird es schaffen, kein einziges Mal Islam in dem Video zu erwähnen. Ja, sowieso nicht. Aber das wir gucken ist ein 30-Minuten-Video. Ja, also... Wie, ihr wollt es nicht ganz angucken? Obwohl auch solche Statements darin vorkamen. Jede Schwurte, jede Transe... Digga, diese eine Transe fängt einfach an zu weinen an, du kleine Blenderfotze, du Transe. Geh mal Eros Puffcenter ganz oben, 5. Etage arbeiten, du kleine Fotze. Aber genau, wenn ihr seht aus, die Frauen, die haben einfach einen Schwanz und zwei Hoden, Digga. Wie geht das? Wie soll man sowas tolerieren? Das ist doch kein... Du kleine Fotze, ihr habt einfach einen Schwanz und zwei Hoden. Entscheide dich mal. Ein Mensch mehr. Ein Mensch ist entweder Frau... Und Mann, aber keine Frau, die aussieht wie ein Mann, Digga. Das ist schon Inzucht, Digga. Das ist halt, warte, aber das, was der gerade gesagt hat, das ist halt schon salafistisches Gedankengut. Also das ist schon auch das, was du brauchst, um Leute zu radikalisieren. Also wenn ihr euch wundert, woher die Leute kommen, die sich dem IS anschließen, dort, wo so dieses Gedankengebilde so frei herumschwirrt, ist es sehr einfach, sich eigenständig zu radikalisieren. Das ist so, also salafistische Priester, die sagen auch die ganze Zeit so, die Männer, die sich die Augenbrauen zupfen, die müssen gesteinigt werden. Frauen dürfen sich die Augenbrauen nicht zupfen. Wenn du dir ein Kleid anziehst von einer Frau, bist du haram und keine Ahnung, Alter. Zieh an, was du willst. Hauptsache, du wirst kein Teilzeit. Oder kein Mehr. Eindeutig transfeindliche und transmisogyne Aussagen. Ist das jetzt okay oder nicht weiter wichtig? Ich weiß nicht, ist nur eine Frage. Es wird dabei ja irgendwie ausgeblendet. Wir reden hier nicht von Männern, die aussehen wie Frauen, sondern von Frauen, die immer Frauen waren, nur eventuell einfach das Pech hatten, im falschen Körper geboren zu sein. Wir reden hier von Menschen... Also aussehen wie Männer. Die nicht nur überdurchschnittlich oft Mobbing und Gewalt erleben, sondern auch überdurchschnittlich oft zu Mordopfern werden und deren Suizidrate noch wesentlich höher ist als bei anderen Queers. Ja, und vor allen Dingen außerhalb von Europa. Ja, war doch gerade in der Türkei dieses große Ding, weil der Ebel sagt salafistisch, in der Türkei gab es das ja auch, dass diese Aktivistin, die Bekannte, ermordet worden ist, bestialisch, also... Ja, und die Atheisten in der Türkei kriegen auch mal mehr Probleme. Transpersonen in der Diskussion komplett auszublenden und das Problem auf Homofeindlichkeit zu reduzieren, ist dabei verdammt gefährlich. That being said, hier bei mir sind alle willkommen. Egal welche romantische oder sexuelle Orientierung sie haben und ganz unabhängig von ihrer Gender Identity und ihrer Gender Expression. Ich erspare mir jetzt mal auf seine lächerliche Täter-Opfer-Umkehr in seinem zweiten Statement-Video einzugehen, bei dem wir alle sowieso nur noch mehr lachen konnten als schon vorher. Neben der Sache mit Mert hatten wir in letzter Zeit... Was, der hat über diese krasse Homofeindlichkeit gelacht? Scheinbar, jetzt. Ja. Also entweder er nimmt den Typen ernst oder er nimmt ihn nicht ernst. Aber wie man so betroffen dastehen kann und hinterher zugeben, dass man über das Video gelacht hat, verstehe ich nicht ganz. Aber der redet doch nur darüber, weil das getrendet ist. Ja, natürlich. Wäre das nicht weiter, weißt du, das ist keine Ahnung. Und wenn es noch nicht genügend trendet, dann macht er darüber auch nichts, weil es ist ihm vollkommen egal. Er spricht zwar über Gruppen und er tut psychisch Kranke anziehen und er tut über Queer irgendwas reden, aber ihm ist das alles scheißegal. Also er ruiniert Menschen mit dem, was er macht. Und das ist eigentlich alles, was er macht. Also er tut dir politische Doktrin eintrichtern, während du eigentlich einen Psychiater bräuchtest und vielleicht ein Antidepressivum oder ein Neuroleptikum. Und das ist halt asozial. Also von vorne bis hinten. Ich habe ihn so lieb. Ja, ich denke mal, das reicht, oder? Danke. Ja, danke. Ja, die Leute von Korrektiv sind auch da. Ich weiß nicht, über die reden wir so ja, viel. Kanal. Die haben auch einen YouTube-Channel. Denen ist mittlerweile aufgefallen, dass die Regierung, an denen die SPD mitgearbeitet hat, sich nicht darum gekümmert hat, dass die Schulen ordentlich funktionieren. Und jetzt tut ein SPD-nahes Korrektiv dann Anklagen, dass in Schulen die Sachen scheiße laufen in NRW. Bin ich echt gut. Da habt ihr dann eine Partei, die es verkackt. Und dann seid ihr parteinah und kritisiert die alle Sachen, die mit, was mit Opposition zu tun haben. Sind die denn jetzt speziell an der SPD dran? Also ich habe eher das Gefühl, dass die ja generell sich da irgendwie anbiedern. Ja, an die Journalisten halt und über die Journalisten dann halt in der Politik irgendwie, ja, das, da kennen wir doch die von Korrektiv irgendwie. Also die haben halt dieses Schwesig-Ding mit 100 Millionen Euro für Kampf gegen Rechts gesehen und glauben wahrscheinlich, dass sie was aus dem Topf mitbekommen können, wenn sie nur genügend gegen die AfD anschreiben. Ja, das bestimmt. Mein Name ist David Schraven und ich möchte Ihnen unser neues Projekt vorstellen. Korrektiv, Recherchen für die Gesellschaft. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, das sind die Themen, die sich mit Ihrem Leben beschäftigen. Wir machen keine abgehobenen Sachen. Wir kümmern uns um Bildung. Wir kümmern uns um Gesundheit. Wir kümmern uns um die innere Sicherheit. Und wir kümmern uns um die Umwelt. Wir werden investigativen Journalisten. Wenn die sich um alles Wichtige kümmern, brauchen wir eigentlich keine anderen mehr, oder? Ja, ich glaube auch. Die könnten doch so eine Bundesbehörde werden, die die Nachrichten ausgibt an die Presse. Ja, die machen das ja auch gemeinnützig. Von daher, also, ich sag mal so, die anderen Journalisten sind ja profitorientiert. Und dann gibt es noch die öffentlich-rechtlichen. Und ja, also insofern. Ja, wobei viel dieses besser. Und die kümmern sich auch noch um alles. Und die wichtigen Dinge, zum Beispiel Gesundheit X oder was andere. Ja, ich meine halt Sicherheit, Sternchen. Ich kaufe das denen nicht ganz ab. Also da habe ich vielleicht Vorurteile gegenüber. Das Schreiben zumpft, aber du, wenn du schreibst, hast du immer selber auch irgendwo eine politische Gesinnung, die durchkommt. Also, und ja, ich bei nicht denen das Gefühl, doch definitiv. Also, wir haben da ja schon genug drüber geredet, über die konkreten Probleme, die es halt gibt. Also zum Beispiel, er sagt gerade Gesundheit, das war ja irgendwie dieses Ding mit was mit Privatkliniken oder so. Also irgendwas hatten die doch total verhauen, wo sie sich dann hinterher für entschuldigen mussten. Ja, die tun halt Kabarettisten zuhören und dann das nachrecherchieren, was die sagen. So kommt mir der Kanal vor. Also, ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass die halt gut gestopft werden. Gerade erst 100.000 Euro von Soros, Verbindungen zur Deutschen Bank. Also die sind auch echt gut im Abräumen, muss man ihnen schon lassen. Finanziert kriegen sie ihren Scheißdreck. Ja, mit Soros würde ich nichts zu tun haben wollen, wenn dann mit Rothschild. Wir werden Skandale auf den Missständen nachspüren. Aber das ist nicht alles. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie mehr kriegen als bisher von ihren Journalisten. Wir werden ihnen die Dokumente zur Verfügung stellen, die sie brauchen, damit sie sich selber ein Bild von der Lage machen können. Wir werden große Datensätze auswerten. Wow, was für eine Revolution. Das, wir, was der Journalismus nicht mehr in der Lage ist zu leisten, versuchen wir jetzt zu machen. Aber wir schaffen es nicht. Ja, und lassen uns dabei tendenziös bezahlen. Ja, ich meine, was hält die anderen denn davon ab, ihre Quellen dazu zu tun? Die hält ja nichts davon ab. Die machen es nur nicht, weil ihre Quellen dann wären Buzzfeed oder habe ich hier da und da gelesen oder hat mir der und der erzählt. Das sind die Quellen. So. Der Chat lacht sich gerade über den Fakt kaputt, dass unter ähnliche Kanäle die vulgäre Analyse auftaucht. Das muss ich sagen, auch sehr lustig. Und Arti Deutsch. Aber ich habe von vulgäre Analyse, hatte ich auch für diesen Stream ein Video vorbereitet, das ich reingepostet habe. Wir haben gestern den BKA-Bericht besprochen und DVA hat sich aufgeregt und wir waren zu blöd, den Fehler zu finden. Vergewaltigungsraten sind sprunghaft hochgegangen. Das war in dem Bericht von gestern drin. Oh. Ja. Wir sind ja auch nur der Horde Affen. Ja, das stimmt. Bereiten, wann kommen wir endlich zur Transgender-Krise? Der Typ da hat eh nur eine Glatze und redet verquer daher. Der redet, als könnte er eigentlich gar nicht reden und hätte 3 Wochen lang diesen Zettel mit der Rede mehrmals. Ich würde das aber schon ganz gerne nochmal wissen, was jetzt genau der ganze Journalismus hier von ihm ist. Ist ja auch nicht so lang, das Video. Okay. Helfen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Wir wollen Ihnen dabei helfen, dass Sie Ihr Recht auf Auskunft auch bei Ihnen in der Stadt durchsetzen können. Wir wollen Ihnen dabei helfen, dass Sie die Antworten bekommen auf Ihre Fragen vor Ort. Das ist unsere Aufgabe. Ich will wissen, wo in meinem lokalen Wald psychoaktive Pilze wachsen. Bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Was? Ich war früher in der linken Bewegung. Was erwartet ihr? Nein, Quatsch. Journalismus. Das bedeutet, wir sind unabhängig von politischen Interessen. Wir sind unabhängig von wirtschaftlichen Einflüssen. Wir sind nur ihnen gegenüber. Wir sind nur George Soros. Das redet er gerade mit seinem Kumpel George, oder wie? Wir sind nur ihnen gegenüber verpflichtet. Wir sind unabhängig von wirtschaftlichen Einflüssen. Ja, ja, komplett. Verpflichtet. Unseren Lesern und unseren Nutzern. Damit wir das alles schaffen können, brauchen wir sie. Wir brauchen ihre Information. Wir brauchen ihre Spenden. Und wir brauchen ihre Hilfe. Ja, wir wollen alles für sie tun, aber erstmal brauchen wir von ihnen alles. Gibt uns Geld, lest unsere Artikel, wir recherchieren. Wir sind das Korrektiv. Nora Wunderwald hat auch ein Video zu Minimalismus. Bitte klickt die an. Wir haben schon so lange keine Frau mehr gefeatured. Die ist doch bestimmt auch voll deep, oder? Die Nora, das ist schon eine gute. Also ich frage mich, warum die TinCon nicht jemanden wie die vulgäre Analyse einlädt, aber Nora, die ja weniger Reichweite hat. Naja. Könnte verfickt nochmal an der Ausdrucksweise der vulgären Analyse liegen. Nee, oder an den Inhalten, die da nicht erwünscht sind. Ja, aber die laden den Heroin-Junkie ein. Ich keine Ahnung. Weiß so. Ich habe hier noch ein Echtzeit-Update. Ich habe nämlich die TinCon einfach gefragt. Die YouTuber bekommen bei Anreisenden eine geringe Aufwandsentschädigung, Bahnfahrt, gegebenenfalls Unterkunft. Was bedeutet gering? Keine Ahnung. Gering können halt 10 Euro oder 5000 Euro sein. Naja, ich denke mal, wahrscheinlich die Kosten von dem Zugticket halt. Ja. Also, und vielleicht halt noch ein Hotelzimmer. Aber sicher jetzt auch nicht im Hilton. Es geht ja da um Exposure und ihr könnt networken und dann könnt ihr danach gemeinsam einen Minimalismus-Channel machen, wo ihr den ganzen Tag nackig in eure Bude hockt, weil ihr keinen Möbel habt und keinen Kleiderschrank. Hey! Ich höre dich, wie du böse über mich redest. mein neuer Filmhintergrund. Die Nora, sie sitzt in deinem Zimmer und hat hier alles verwüstet und hält Sonntagsreden? Ja. Eure Nora, bis zum nächsten Mal. Sehr interessant. Voll Meta, Force Wall und so. Also ich glaube, das ist unter dem Minimalismus-Standpunkt, also intellektueller Minimalismus, weißt du? So geistige Armut. Also die Wuppertaler Schule des Minimalismus, ja. Genau. Über das Thema Minimalismus reden, das ist mein erstes großgeschriebenes Video in der ganzen Weile. Ich habe ewig keins mehr gemacht. Und ich freue mich, wieder mal eins zu machen. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, ich habe eine Sparte, die heißt Großgeschrieben. Das ist immer ein Wort im Titel und da geht es um wichtige Themen. Das versuche ich ja eh auf meinem Kanal, wichtige Themen immer anzusprechen, aber so hat das Ganze begonnen. Hilfe! Ja, Hilfe! Too deep for you. Das ist ja grauenhaft. Warum gucken sich das Leute an? Die hat genauso viele Aufrufe wie Videos von uns. Das ist groß geschrieben von der Dame. Ja, das muss dann stimmen, wenn die Arbeit unternommen hat, Caps Lock zu drücken. Ja, eben. Ja, die kann nur groß schreiben und wir haben einen Caps Lock hier den Sonntag. Ja. Ja. Heute ist eben das Thema Minimalismus dran. Und was ich wieder ganz am Anfang sagen möchte, you do you. You do you. Also jeder so, wie er möchte. Ich erzähle jetzt so meine Meinung. Ich habe das auch nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert oder mir irgendwelche Fachartikel durchgelesen, sondern ich erzähle einfach nur das, was ich über... Gut, dass sie das nur mal sagt, weil ich hätte sonst gedacht, dass sie sich halt auf den theoretischen Minimalismus irgendwie beruft. Und dass sie uns gleich irgendwie ihre Literaturliste da irgendwo unterm weißen Sofa vorkramt. Ja, weißt du, ich habe keine wissenschaftlichen Bücher studiert zu meinem esoterischen Thema, was ich euch vorschlage. So was aber auch. Jetzt hört mal schön gut zu. You do you. Minimalismus. Ich erwarte auf jeden Fall von denen, dass sie mir bald mal irgendwie ein Tutorial geben, wie man da Schlangenhöhlen aus dem weißen Sofa rauskriegt. Warte 2 Jahre und dann hast du so kleine Bands, die dann so Gitarre spielen und dann so you do, mi, mal. Und die sitzen dann vorm Alnatura, weißt du? Ja. Ja, und betteln für 3 Cent oder so. Oh Mann. Minimalismus. Weiß, denke, fühle. Los geht's. Minimalismus ist ja, glaube ich, einfach der Gedanke, dass Überfluss nicht notwendig ist. Dass man... Dass Überfluss nicht notwendig ist, ja. In diesem Sinne mache ich dieses Tab jetzt zu. Okay, ja, habe ich schon verstanden. Jetzt. Alter Schwede, was ist das denn für eine Scheiße, echt? Komm, mit Mr. Wissen to go, ich will seinen geilen V-Ausschnitt sehen, wie er darüber heult, dass er böse Kommentare bekommt. Ich habe ja gestern schon was über V-Ausschnitte an Männern gesagt. Ja. Das war einfach Misandrie. Ignorieren, wenn ein Mann einen V-Ausschnitt trägt, einfach ignorieren. Ja. Also den Mann, nicht den V-Ausschnitt. Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wissen to go. So, welcher war es? Heißt jetzt Mr. Wissen to go oder Wissen to go? Früher hieß er noch Wissen to go und da hat er sich gedacht, ich muss erfolgreich sein, also brauche ich noch Mister. Ja, personifiziere das Böse. Oder ich möchte gerne mehr, 21% mehr verdienen für meinen Kanal. Ja, und dann musst du eine Frau in den Kühlschrank sperren und danach fragen, ob das kalt da drin war, so wie bei Galileo. Was ist das eigentlich hier für eine Production Value hier? Alles schön fein gefotoshoppt. Sieht voll professionell aus. Ist der bei Funk? Ich glaube, oder? Weiß ich gar nicht. Er war auf jeden Fall bei der Nicht-Egal-Kampagne dabei. Also eine intellektuelle Hure. Ja, welches war jetzt das, wo er sich beschwert? Das dritte. Reaktion, Abtreibung, Mord, mein Ernst. Wie kannst du nur? Ich muss sagen, ich bin schon einiges gewohnt. Ich bin Beschimpfungen gewohnt, ich bin Beleidigungen gewohnt und hin und wieder kommt auch die ein oder andere wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Morddrohung bei mir an. Aber das, was seit Mittwoch auf mich einprasselt, das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Und das nicht, weil ich auf meinem Kanal hier etwa über ein religiöses Thema gesprochen habe oder über ein politisches, nein, weil ich über Abtreibung gesprochen habe. Ja, aber genau, wofür es nicht die geringste religiöse oder politische aus religiöser Motivation Standpunkt zu gibt. Ja. Idiot, ey. Oh Mann, was ein Depp. Also allein schon mit der Eröffnung, sorry, da hilft eigentlich nur wegklicken. Nein. Das ist kein politisches oder religiöses Thema. Nee. Ja. Wir müssen es angucken, ich finde ihn so geil. Wenn er mich mit seinen rehbraunen Augen anguckt, dann will ich seinen Nacken streicheln. Und viele von euch fragen mich seitdem, ist das, was du in diesem Video gesagt hast, wirklich deine Meinung? Und wenn ja, wie kann man nur sowas denken? Ja, jetzt kommt Wissen hier, jetzt kommt Wissen, jetzt wissen wir gleich, wie, ob man sowas wirklich denken kann. Ja. Für alle, die das Video vielleicht noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle vielleicht erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Am Mittwoch was stand da unten drunter, frauenfeindliches Arschloch? Ja. Für alle, die das Video vielleicht noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle vielleicht erstmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Am Mittwoch habe ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Ist Abtreibung Mord? Fragezeichen. Dahinter noch Mirkos Meinung. Also ein ganz klar gekennzeichnetes Kommentarvideo. In diesem Video vertrete ich die Ansicht, ja, Abtreibung ist Mord. Man sollte die Gesetze eventuell verändern. Dafür plädiere ich und ich sage auch, dass man Frauen, die abtreiben, bestrafen sollte, auch wenn sie, und das sage ich auch in dem Video, schon gestraft sind, psychisch gestraft sind durch die Abtreibung, aber ich sage, da sollte auch noch mehr passieren. Eine erzkonservative Haltung, genauso wie auch die Haltung dazu, was Leben ist, ab wann Leben beginnt. Darum geht es in dem Video. Und die Reaktionen auf dieses Video, die waren teilweise richtig heftig. Viele haben sachlich diskutiert, haben gesagt, ja, ich stimme dir zu, ich stimme dir nicht zu, haben das auch aber gibt mein Statement zu einem Thema ab, was immer, was zum Beispiel in einem anderen Land in den USA wahlentscheidend ist, was jeder Kandidat gefragt wird, was heiß debattiert wird seit Jahren. Und ich echt wusste gar nicht, warum das ein großes Ding ist. So, weißt du, wenn manche Themen sind halt so ein bisschen so ein Wespennest. Wenn du darüber sprichst, machst du dir selten viele Freunde. So, also, so unschuldig wie er da tut, ist er nicht, glaube ich. Ich glaube, der wollte den Shitstorm einfach. Ja, macht Werbung. Also. Ja. Deswegen doch, tut keine er jetzt Ahnung. Auch so, also ich würd, auch, guck mal, ich würd dem schon, auf einmal passiert. Ich würde dem schon zutrauen, dass er doof genug, also wenn er mit so einem Statement anfängt, mit von wegen so, also da kannst du die Kuh aber besser melken, als zu sagen irgendwie, ja, das hat ja keinen religiösen oder politischen. Ja, das ist ja jetzt das Reaction-Video. Also das ist ja nur die Reaktion auf die Reaktion auf sein erstes Video. Ich habe sein erstes ja jetzt nicht gesehen, aber wenn er da wirklich die Sachen vertreten hat, die er da eben aufgezählt hat, dann wusste er doch, dass, also... Ja, aber ich meine, warum soll er sich denn jetzt so hinstellen? Dann kann er doch jetzt die Kuh auch weiter melken, wenn er jetzt das schon so angefangen hat. Da braucht er doch jetzt nicht so verwirrt reinkommen. Also ich traue ihm das schon zu, dass er so dämlich ist, wie er meint. Ich finde, er kann mit weiteren kontroversen Meinungen kommen, wie Schwule sollten mit Elektroschocks zu Nichtschwulen gemacht werden und sowas. Konversionstherapie. Auch überhaupt keine religiösen oder sexuellen oder generellen Aneckungspunkte gibt mit der Meinung. Ja, also. Ja, das ist ja auch nicht politisch, wenn man sagt, dass sich die Gesetze ändern sollen. Wo ist denn das politisch? Ja, also. Das war ja. Weißt du, ja, so Gesetze ändern lassen ist auch nicht politisch. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle meinen, weißt du? Gegangen, haben mich gefragt, lebst du im Mittelalter? Das war noch harmlos, haben aber auch zum Teil geschrieben, dich hätte man im Mittelalter gab es keine Abtreibung. Die Leute haben ihm geschrieben, dich hätte man abtreiben sollen. Oh, die bösen Leute. Abtreibung gab es immer. Also, ja. Kräuter oder auch, also. So. Das ist schon lange bekannt. Es gibt auch natürliche Abtreibungen, also wo einfach nur der Stress auf den Körper zu hoch ist und deswegen die Schwangerschaft gar nicht richtig erst entsteht. Am schlauesten sind die Ratten, die ihre Embryonen zurückbilden können, wenn sich die Nahrungssituation verschlechtert. Ja, genau. Resorbieren. Ich weiß gar nicht, ob das bei Menschen auch geht. Nee, das sind Ratten haben halt ein unheimlich schnelles Evolutionstempo. Ne? Musst du dir das mal bedeutet, überlegen. Also irgendwann überholen die uns wahrscheinlich, wenn wir lang genug hier sind. Die Sklaven. Willst du damit etwas sagen, Ratten sind Mörder, ja? Ja, wenn ich Mr. Wilson to go. Wie ist das eigentlich, to go? Da stelle ich mir entweder einen überteuerten Kaffee oder fettige Pommes oder so vor. Und ungefähr so ist es hier auch. Also da kriegt jemand Geld, eigentlich zu viel Geld dafür, dass er irgendwie seine Kebabreste vom Vortag in ein altes Brötchen packt. Kannst du dir zu deinem Wissen noch einen Softdrink aussuchen und eine Plastikgabel? Ja. Kriegst du auch noch reingesteckt. Ja. Ich habe Sie nicht verstanden. Wiederholen Sie Ihre Bestellung. Ja, weißt du, das ist Abtreibung, ich hätte gerne eine Abtreibung. Abtreibung? Abtreibung, aber bitte ein paar unpolitische Gesetzesänderungen mit Ketchup. Mal schauen, ob an deinem Auto morgen noch die Bremsen funktionieren. Ich wurde als Antifeminist dargestellt oder aber auch als religiöser Fanatiker, was ganz interessant ist. Er wurde als Antifeminist, wenn du so eine Äußerung von dir gibst. Punkt. Du hast jetzt das bei Big Vagina verschissen. Du musst jetzt 3 Ave Vagina Monologes predigen und dann Aufruf zu Pink Stinks machen. Sonst kommst du hier aus der Klemmbrette hier. Also so kommen wir nicht mehr zu Potte. Also da musst du jetzt Abbitte leisten, Mirko. Also der heißt doch Mirko, oder? Ja. Das, weil ich in dem Video gar nicht unbedingt mit Religion begründet habe. Und einige von euch haben auch die Frage aufgeworfen, sag mal, ist das denn tatsächlich das, was du denkst? Die Antwort darauf kann ich euch sehr gerne geben und das ist ein klares Jein. Ja, ich bin tatsächlich gegen Abtreibung und das schon ziemlich lange, nicht erst seitdem meine Frau schwanger war oder seitdem unsere Tochter geboren wurde, sondern schon wirklich viele, viele Jahre. Das hat verschiedene Gründe, aber so zugespitzt, wie ich das in diesem Video sage, sehe ich das überhaupt nicht. Ich würde mir niemals anmaßen, und das ist mir wirklich wichtig, Frauen mit einem scharfen Gesetz vorzugeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das Gesetz, das wir in Deutschland haben, das finde ich so eigentlich. Ja, das ist halt eben das Ding, das ist der vulgäre Analyse eben quasi auch gesagt. Also man kann nicht zur einen Seite sagen, das ist Mord, und zur anderen Seite dann sagen so, ja, aber die Leute sollen halt aber dann nicht so schlimm bestraft werden. Weil entweder das eine oder das andere. Er hat aber doch eben das genaue Gegenteil auch am Anfang gesagt. Oder war das jetzt nur, hat er das Video nur gemacht, um kontrovers zu sein und seine wahre Haltung ist, nee, das ist alles gut, so wie es ist. Oder? Die Gesetze sollen sich ändern, hat er halt gemeint. Genauso wie er ja jetzt auch irgendwie wieder so einen Schwurbelkram da irgendwie erzählt. Aber die sollen nicht so schlimm bestraft werden, weil die ja sowieso schon so schlimm gestraft sind und weiß da gar nicht wie was. Ich verstehe halt nicht, warum die ganze Diskussion zwischen dem Standpunkt, das ist Mord, und zwischen dem Standpunkt, das ist ein Tumor, stattfindet. Irgendwie gibt es ja doch auch was dazwischen, oder? Man kann doch auch, wenn es nicht Mord ist, kann es doch trotzdem eine nicht so tolle Sache sein. Und es ist ja auch nicht, also es geht ja keiner damit, außer kranken Feministinnen, damit hausieren. Mhm. Ne? Also das ist ja auch nichts, wo man besonders stolz drauf ist oder... Im Gegenteil, ich fände es Blödsinn, die Leute dafür zu bestrafen. Also, das ist, ja, keine Ahnung. Na, kommt halt auch darauf an, wann. Ne? Also, es ist ja mittlerweile so, dass es da durchaus, ich bin ja auch schon mal auf die Fresse geflogen, weil ich gedacht habe, die Leute würden sich nicht dafür einsetzen, aber in Wahrheit war es dann doch irgendwie so nach dem Motto, Abtreibung bis kurz vor Schluss oder so. Also, da gibt es tatsächlich ja Leute, die das meinen. Dafür, ja. So, geht ja nicht. Also, was ich halt finde, ist, keine Ahnung, es gibt Verhütungsmittel und du solltest als erwachsene Person ein bisschen Kontrolle über dein eigenes Leben haben und so Sachen wissen wie Antibiotika, tut die Babypille außer Kraft setzen, weißt du, so Sachen solltest du halt wissen und solltest versuchen, Kontrolle über dein eigenes Leben zu haben. Also, ich finde einfach so dieses, ich bin mal flachsig, ich mach mal so, ist mir passiert. Ja, die kannst halt auch unfruchtbar werden von der Abtreibung. Deswegen, ich bin kein Fan davon, aber die Gesetzeslage ist mir schnurzegal, weil die Leute, die abtreiben, das sind sowieso die Leute, von denen ich nicht möchte, dass sie sich weiter fortpflanzen. Ja. Also, ja, genau, keine Ahnung. Ja, es gab irgendwann mal, ist in meine Timeline gespült worden, so ein Bild von irgendeiner Christenorganisation, die irgendwie meinten, ja, jährlich werden so und so viele Kinder abgetrieben, wir brauchen die als Fachkräfte, wo ich mir dachte, ja genau, so Kinder, die wo sich die Leute überlegt haben, so soll ich die jetzt überhaupt bekommen, das Kind. Das sind die Fachkräfte von morgen, ja. Die werden garantiert in einer super Umgebung aufwachsen und sich zu produktiven Mitgliedern dieser Gesellschaft entwickeln. Garantiert. Ja, auf jeden Fall. Wie macht man eigentlich eine Abtreibung im 9. Monat? Da bin ich mal fragend. Da kommt so eine Saugglocke wie so ein Staubsauger und da ist vorne so ein Häckselding drin. Du hast zu viel Fallout. Nee, was war das Dings? South Park gespielt. Ja, nee, keine Ahnung. Also, das ist so. Eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen Abtreibung, aber das heißt nicht, dass ich meinen Willen auch anderen aufpressen muss. Ich finde nicht, dass man Frauen als. Ja, doch, das heißt es ja eigentlich. Weil wenn du der Meinung bist, das wäre Mord, dann, also, ne, man kann ja nicht sagen, so, ja, hier, ich bin eigentlich gegen Mord, aber das heißt ja nicht, dass andere Leute nicht auch wen ermorden dürfen. Heißt es ja nicht so. Ich will den ja meins nicht aufzwingen, aber die Gesetze sollen sich ändern. Als Mörderinnen bezeichnen und sie bestrafen sollte. Vor allem, warum nur die Frauen? Warum sollte man nicht auch die Männer bestrafen? Und wenn ja, weil die Männer Frauen, das nicht entscheiden können. Ja. Das ist nämlich die andere Seite. Ich hätte auch ein Kind, wenn sich nicht jemand anders entschieden hätte. Also, das ist nämlich, da hast du überhaupt keine Macht drüber. Punkt. Eine Frau vergewaltigt wurde und schwanger wird, dann hat sie natürlich das Recht zu entscheiden, will sie das Kind bekommen oder will sie es nicht. Wenn sie es nicht bekommen will, ist das ihre Entscheidung. Wenn sie es bekommen möchte, ist das auch ihre Entscheidung. Das mag sich natürlich zuerst mal widersprechen, dass ich gegen Abtreibung bin, aber auf der anderen Seite Frauen es erlauben würde. Ja, und vor allem würde, widersprichst du dir gerade selber, wenn du sagst, dass die Frau irgendwie allein verantwortlich ist. Das schon länger kennt, wer das eine oder andere gesehen hat, der weiß, dass das grundsätzlich so meiner Haltung entspricht. Ich bin für persönliche Freiheit. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht über Burkas, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt, und da sage ich auch, ich habe grundsätzlich etwas gegen Burkas. Ich finde, das ist frauenfeindlich, aber ich finde nicht, dass man sie verbieten sollte. Widerspricht sich vielleicht zuerst auch, aber das erkläre ich in dem Video, wie gesagt, findet ihr oben, wenn ihr auf das i klickt. Und das ist so meine persönliche Haltung und deswegen ist dieses zugespitzte Video nicht meiner Meinung entsprechend. Aber die berechtigte Frage, die jetzt wahrscheinlich die meisten von euch stellen werden, ist, warum machst du dann so ein Video? Du erreichst knapp ein... Okay, im Prinzip hast du ja dann doch recht. Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Ja, im Prinzip hast du dann doch recht und ich glaube, wir rechnen das an der Stelle jetzt nochmal ab. Ja, die Frage ist halt, sind Burkas Mord? Ja, ich glaube schon. Wenn man das so direkt vergleicht. Nur im ersten bis dritten Monat darfst du eine Burka tragen, ab dann musst du dich integriert haben. Das wäre doch dann auch die Regel eigentlich. Oh. Nochmal für die später dazugekommenen Zuschauer, das ist hier nicht völlig sinnlos, sondern nur halb sinnlos. Wir schauen uns die Sprecherliste der TinCon, der Republika für Kinder, nochmal näher an. Und jetzt sind wir beim Gender Messias angekommen. Beim Gender Messias. Also Gender Messiah wäre ja gerade noch gegangen, aber Gender Messias ist auch so eine Verdenglichung des Ganzen. Da kriege ich schon wieder irgendwie. Das ist sein Gender. Kotzfalls. Er ist Messias. Das ist sein Gender. Ja. Kein deutsches Wort für Gender. Die sind nicht kreativ genug dafür, um sich da ordentliche Wörter auszudenken. Man hört ja öfter Leute, die Gender sagen. Vielleicht Gender. Ist das deutsche Wort dafür. Ja. Gender. Ja, oder Geschlecht als zwei Worte mit H. Aha, wenn er mit seinem, warte mal, das ist lustig. Wenn er mit seinem Projekt irgendwie nur, er will, wenn er mit seinem Projekt aber ein Drittel der Menschen erreichen kann, die bei den Wörtern Gender und Feminismus das Kotzen kriegen, das Kotzen groß, dann kann er easy peasy in Gender-Ruhestand gehen. Ja, genau. Das Gefühl habe ich nämlich auch bei Tariq Tesfu. Tariq Tesfu möchte möglichst schnell in den easy peasy Gender-Ruhestand gehen. Und dazu, nämlich deswegen hat er auch gar nicht erst fertig studiert. Dazu verhelfen wir ihm heute, weil ja, wir erlauben ihm jetzt, dass die Leute mit seinen Sachen in Kontakt kommen. MPD, Pöbel, Bauernmob, Grenzen schließen, Ausländer raus. Du hast keinen Bock mehr auf diesen Multikulti-Wahn. Du sehnst dich nach Freiheit, Tradition und Heimat. Du bist dir sicher, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann heißt es bald Ciao Kakao Abendland? Ganz ruhig, Brauner. Die identitäre Bewegung, diese hippen, fashion und coolen neuen Rechten, holen dich raus aus dem Schlamassel. Das Zauberwort lautet Ethnopluralismus. Ah. Das heißt so viel wie, ich hab nichts gegen Nigger. Solange die in Timbuktu bleiben, aka ein Rassist, bin ich nichts. Denn mit dem rechten NPD-Pöbel-Bauernmob und plakativen Sprüchen wie Ausländer raus, hat die identitäre Bewegung überhaupt nichts am Hut. Ausländer raus bedeutet auf identitärisch Remigration. Wer jetzt aber an Abschiebung denkt, hat's immer noch nicht geschnallt. Remigration bedeutet die friedliche Rückkehr ins eigene Land. Amen. Also nichts anderes als humanitäre Hilfe. Aus Willkommenskultur wird zack, Bussi, Adieu, verpiss dich Kultur, der Friedensnobelpreis ist garantiert. Aber nicht nur der, sondern auch der... Ja, also der Friedensnobelpreis, ne? Wenn du dir mal überlegst, wie viele, welche Idioten den Friedensnobelpreis gekriegt haben, für was für ein Scheiß, dann... Obama. Ja. Henry Kissinger. Henry Kissinger, ja, das genau. Das Ding ist durch. Den Friedensnobelpreis, den sollten sie eigentlich begraben. Ja, oder hier die grässliche Mutter Teresa und diese ganzen Idioten, ne? Also... Dann kann ich mir auch vorstellen, dass die identitäre Bewegung irgendwann den Friedensnobelpreis kriegt. Da wären wir auch wieder bei der Abtreibung. Mutter Teresa hat doch bei ihrer Dankesrede gesagt, ah, die Abtreibung, das ist eine der schlimmsten Sachen, das größte Problem der Menschheit im Moment und so weiter. Ja, sie hat... Ja, und währenddessen hat sie in ihren indischen Kliniken die Leute selber abgetrieben, sozusagen, indem sie gesagt hat, Schmerz reinigt und Schmerz ist gut, du darfst keine Schmerzmittel nehmen und so. Das ist Gott, der mit dir spricht. Sie hat irgendwie gesagt, das größte Problem des Friedens ist irgendwie der Schrei des ungeborenen Kindes im Schoß seiner Mutter. Das war irgendwie so der Spruch, den sie bei ihrer Dankesrede abgelassen hat. Die Frau ist eine Posterfigur. Das ist alles, wenn man da mal hinter die Kulissen guckt. Und die hat sich ja sogar noch Dalai Lama. Die hat sich ja sogar noch, das sind alles so, die hat sich ja sogar noch gegen Verhütung eingesetzt, nicht nur gegen Abtreibung. Tja. Die war ja sogar gegen Verhütung. Go all the way. Ja. Der renommierte ethnopluralistische Feminist. Ja. Auf das letzte Video, was er gemacht hat, weil Tariqs Genderkrise ist ziemlich interessant, weil es wird nämlich vom Land NRW gefördert und das komplette Geld, also der hat den Kameramann, der hatte jemanden, der es geskriptet hat und er labert es nur raus. Die machen so billige Videos, wo dahergelaufene Deppen selber sich vor eine Kamera stellen und es runterlabern, aber er braucht ein Skript dazu. Das war also, das Neueste, was ich jetzt hier hatte. Oder okay, warte. Die Coca-Cola Gender Story. Das war sein Abschlussvideo. Aber der hat neue gemacht, vor allem ja. Ne, aber in dem ist er drauf eingegangen, dass er keine Fördergelder mehr hat. Ja, eins drunter, Chris. Ist das. Genau das da. Oh, ich hatte voll den Pickel. Oh, Scheiße. Oh, nee, ne? Jetzt renne ich der letzten Folge mit so einem scheiß Pickel durch die Gegend. Egal. Das ist aber ganz schön pickelphob, mein Lieber. Willst du etwa sagen, dass dein Problem mit deiner Haut? Ja? Die Haut ist kein Organ. Das ist ein internalisierter Hass, würde ich sagen. Die Haut ist kein Organ. Ja. Die Haut ist ein Organ. Natürlich ist sie ein Organ. Nein, die tut nur Orgonstrahlung einfangen, aber sie ist kein Organ. Deine Mutter ist ein Organ. Habe ich bei Genderisten gelernt. Trigger mich nicht. Die Coca-Cola Company ist schon ein ziemlich cleveres Früchtchen. Gender-Marketing auf ganz, ganz hohem Niveau. Die Strategie, man nimmt zwei fast identische Produkte. Was ist denn das hier? Das Fuck gesagt? Ist das hier die vulgäre Analyse oder was? Ja. Das kann ich jetzt aber nicht teilen. Vielleicht verbrennt da irgendwas im Hintergrund. Es war zu früh, Martin. Wir laufen. Die Strategie, man nimmt zwei fast identische Produkte, kreiert zwei unterschiedliche Zielgruppen, greift dabei so tief in die Gender-Klischee-Kiste, bis es wehtut und yippie-yay, die Kasse klingelt. damit wir alle auf dem gleichen Dampfer tuckern. Die Frage ist, zur Info. Wenn ein Unternehmen so groß wie Coca-Cola solche Strategien anwendet und damit Erfolg hat, worüber tust du dich dann beschweren? Also, so, wenn jetzt wirklich die Coca-Cola die Gender-Marketing macht und damit aber so großen Erfolg hat, spricht es denn nicht eher für die? Wie gegen ja, die? Eben, ja. Eigentlich schon, so, aber... So. Und sorry, was ist denn mit hier Beef Jerky? Das, oder, ja. Oder so richtig manly Man-Sachen wie teurer Whisky oder so. Ist das nicht auch ganz fieses Gender-Marketing? Ja. Nur weil Männer das gern mögen. Oder Bier! Bier! Das ist Haupt-Gender-Marketing. Der Witz ist, bei Bier haben sie ja das auch schon mehrfach probiert, Frauenbier rauszubringen, aber es setzt sich einfach nicht durch. Also du hast so eine kleine Liste auf Wikipedia von Brauereien, die Frauenbier machen. Ja, ich kenne genug Frauen, die auch Bier trinken und ein Bier auch zu schätzen wissen, aber das ist halt nicht so ein... Also der Großteil der Frauen, die ich kenne, die trinkt dann halt eher Wein oder Sekt oder irgendwas, wenn sie Alkohol trinken, weil ihnen das besser schmeckt, aber doch nicht, weil das in der Werbung so ist. Nee. Du bist ein unbeschriebenes Blatt und der Kapitalismus, der tut dir alles anerziehen. Von deiner Gender-Identität bis zu deinen Marketing-Gelüsten. Das ist alles, also das hat nichts mit dem Zucker in der Cola zu tun, sondern es ist die Besatzerbrause. Und der Turbo-Kapitalismus, der von den imperialistischen USA die Welt erobert hat wie eine Krake, die alles niederdrückt, was sich sozialistisch im Ländle werden möchte gegen diese bösen Konsummenschen. Ja. Coca-Cola Light gleich weiblich, Coca-Cola Zero gleich männlich. Seit den 80ern hat Coca-Cola eine klare Message an ihre weibliche Zielgruppe. Wenn du sexy und erfolgreich sein willst, und glaub mir, das willst du, dann lass gefälligst die Patscha von der Coca-Cola Zuckerplörre und trink lieber die total gesunde Süßstoffplörre Coke Light. Das habe ich noch nie gehört, dass das so ein Männer-Frauen-Ding sein soll. Was lustig ist, das ist, ich bin ja Experte. Ne? Also ich trinke seit, ich weiß nicht, seit ich, mindestens seit ich hier jetzt wohne, fast nichts anderes so als Getränk den Tag über. Cola Light von verschiedenen Marken. Einfach weil ich keinen Bock habe, fett zu werden. Und ich werde fett, wenn ich das Zeug mit Zucker trinke. Und irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit es dieses Zero-Zeug gibt, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Deswegen macht es hier auch wenig Sinn, was er da redet, seit den 80ern. In den 80ern oder wann auch immer Cola Light eingeführt worden ist, hattest du keine Auswahl. Da war das nicht gendered, sondern die Leute, die keinen Zucker wollten, haben das getrunken. Und die Leute, die Zucker wollten, haben das echte getrunken. Ja, aber ich glaube, er meint jetzt, dass das Cola Light quasi extra gewesen ist für die Frauen. So nach dem Motto, damit die nicht fett werden. Männer werden genauso fett und Männer werden wollen genauso nicht fett werden. Also ja, was will der Blödsinn? Coke Zero ist jetzt für die Männer und Coke Light ist für die Frauen. Für wen ist jetzt das Normale? Und dann wird es noch komplizierter. Für wen ist die goldene Cola, die koffeinfreie? Das Lustige ist, ich kaufe das, was im Angebot ist. Entweder das oder das, halt die großen Marken, weil ich irgendwie auf dem Geschmack hängen geblieben bin. Aber es ist mir eigentlich völlig egal, ob ich Zero oder Max oder Light oder was auch immer nehme. Also ich trinke die auch völlig kompromisslos durcheinander. Das eine Mal nehme ich mir eine Sixpack Light mit, das nächste Mal nehme ich mir ein Sixpack Zero mit. Weil es gerade im Angebot ist. Das hat weder mit meinem Penis zu tun, noch mit meinem Mangel an Brüsten und Vagina. Angebote sind doch nur ein Trick des Patriarchats. Kostet das dann 21% weniger, oder wie? Das ist doch ein ganz klares Signal an die Frauen. Ich kann mich noch erinnern, als die Coke Zero neu war, hat eine Freundin von der Familie mir bei irgendwas eine mitgebracht und dann sie, guck mal hier, mit Zero-Zucker. Ja. Ach, ich habe ja jetzt Database. Schmeckt zwar super scheiße, aber hey, wenn du als Frau sexy sein willst und ja, das willst du, muss man einfach Abstriche machen. 2011 checkt dann Cola plötzlich, upsi, unser schlankmachender Sexbombenmaker ist ja gar nicht so gesund wie gedacht. Schmeckt zwar super scheiße, ja genau, die trinken ja das alle, obwohl es super scheiße schmeckt. Weil es befohlen wird. Die, die, die Besatzerbrause wird nur getrunken, weil der Militärhaushalt der USA so groß ist. Weil die ganze Menschheit hier Tribut an den Hegemonen den USA bezahlen möchte. Deswegen tut man die Scheißbrause trinken. Es hat nichts damit zu tun, dass das Produkt selber erfolgreich ist. Nein, das ist... Wir werden alle eingeschüchtert vom militärisch-industriellen Komplex. Deswegen trinken wir die Besatzerbrause. Ja. Man munkelt nämlich, dass... Und Vanilla Coke. Vanilla Coke schmeckt wie Teppich auf der Zunge, ey. Das trinke ich nur, wenn ich irgendwo in Holland in einem von diesen netten Lokalen sitze. Und da ist Vanilla Coke genau richtig. Und ein Muffin und danach noch ein Snickers. Und Zuckerwert steigern und zu Heißhunger führen kann. Grübel, Grübel, was machen wir denn jetzt? Lachen, lachen, lachen, lachen. Lasst uns doch einfach so tun, als wäre uns die Gesundheit von Frauen mega wichtig und die Kampagne Hör auf dein Herz starten. Aber wer kommt als Testimonial in Frage? Also weißt du, ganz, ganz einfach, wenn du als eigenständiges menschliches Wesen nicht in der Lage bist, dich eigenständig um deine eigene verkackte Gesundheit zu kümmern, dann geh bitte fucking sterben. Du brauchst kein multinationales Unternehmen, was sich für dich und deine Gesundheit einsetzt, Alter. Kauf die Zuckerplörre nicht, wenn du zu fett bist. Oder kauf sie, wenn du dünn bist und einen hohen Blutzucker haben möchtest. Aber setz dich selbstständig für deine eigene Gesundheit ein und sag nicht, oh, das böse Unternehmen soll mir Sachen verkaufen, Marketing, ey, ich bin behindert. Alter. Ja, vor allem, was für ein wirres Zeug ist es schon wieder. Und ein Testimonial, bla bla bla. Und wenn du dir mich reinschwenkst, als erstes fiel die Wahl auf Zuckerschnute, sorry, Süßstoffschnute Heidi Klum. Ja, ist ja auch völlig idiotisch, jemanden zu nehmen, den du Hipdebach und Dribdebach, wie man in Frankfurt sagt, also in Europa und in Amerika vermarkten kannst. Ist eine saudumme Idee, jemanden zu nehmen, der zu dem Zeitpunkt richtig im Gespräch war. Also da hat Coca-Cola alles falsch gemacht, muss ich schon sagen. Ja, und ich stehe immer im Supermarkt und denke mir, was würde Heidi Klum tun? Nein, Quatsch. Aber ja, das ist halt eine Entertainerin, die in zwei Staaten Erfolg hat. Kein Wunder, dass man die gerne hat. Also er hat ja gerade hier was daneben geschrieben, irgendwie Persona non grata oder so. Das sollte dann quasi so viel bedeuten wie als erstes fiel die Wahl auf Zuckerschnute, sorry, Süßstoffschnute Heidi Klum. Und aber warte, Germany's Next Topmodel, die hatten doch eine Bombendrohung. Also die musste doch einmal die Show abgebrochen werden, weil jemand Bombendrohungen dorthin geschickt hat. Ich kann mir schon vorstellen, welche Bewegung das ist, die Germany's Next Topmodel eine Halle evakuieren möchte. Persona non grata, wer sagt das? Tarek oder was? Ja. Auf Tareks Liste steht sie auf der schwarzen oder was? Genau, auf der schwarzen Liste. Und ja, das ist aber kein Frauenhass. Nee, nicht im geringsten. Weil wenn du ein Bild von Anita Sarkeesian nimmst und daneben schreibst Persona non grata, dann ist es einfach nur die bösen Computerspieler, die das nicht wollen, die wichtige so Kritik. Aber wenn du ein Bild von Heidi Klum nimmst und Persona non grata daneben schreibst, dann ist das ganz wichtig. Ist das was völlig anderes? Da die im TV ständig davon sabbelte, dass sie eigentlich überhaupt nicht auf Diäten abfährt, ja nee, ist klar, Heidi, musste Coca-Cola Flagge zeigen. Das neue Werbegesicht sollte nicht mehr nur sexy, sondern auch noch ziemlich emanzipiert sein. Eieiei, Zwickmühlenalarm. Also wieder von vorne. Super, Grübel, Grübel. Dann 2014 die Zuckerschockerlösung. Die extrem hippe, ich bin so emanzipiert, dass es wehtut, Großstadtmieze Paulina Roschinski wird Testimonial. Wow. Die finde ich aber auch scheiße. Sehr gut. Wann kommt das hier mit dem. Das dauert noch ewig. Wann kommt das Wichtige? Das kommt bei 7 oder so oder bei 6. Bei Minute 6 redet er halt davon, dass das irgendwie die letzte Folge ist und wenn er nicht weiter gesponsert wird, dann kann er nicht weitermachen und dass er bedankt sich beim Kameramann und bei den Leuten, die ihm die Skripte schreiben und so. Liebe Genderkrise-Netz-Community, Das war vorerst ja, genau. Leider die letzte Folge von Tariqs Genderkrise. Denn das Förderprogramm ist rum und die komplette Kohle ist bis auf den letzten Cent auf den Kopf gehauen worden. Aber meine Facebook-Seite wird es weiterhin geben, nur halt erstmal ohne Videos. Dennoch bin ich im Moment in Verhandlungen, wie und ob es mit dem Projekt weitergeht. Und sobald ich da News habe, werdet ihr die Ersten sein, die davon erfahren. Deswegen ist es jetzt mal an der Zeit, mich zu bedanken, und zwar bei der Film- und Medienstiftung NRW und der Web Video Academy dafür, dass ich Teil des Förderprogramms sein durfte. Und natürlich die fettesten Dankeschöns an mein super famoses Team, an Martin Bäume, vielen Dank, an meinen wunderbaren Cutter, an Sarah von der Heide für die mega Bilder und natürlich auch vielen Dank an Jana Teuber für die weltbeste Textassistenz. Und natürlich auch vielen Dank an die Genderkrise Let's Community, denn ohne euch wäre das Projekt nicht das, was es heute ist. Deswegen meine allerletzte Bitte, lasst uns die letzte Folge sowas von feiern, liked sie, teilt sie, ladet eure Freunde ein, Tariqs Genderkrise mit einem fetten Daumen hoch zu feiern und lasst uns gemeinsam allen Kooperationspartnern zeigen, dass man ruhig noch ein wenig Kohle in das Projekt stecken kann. Hat der gerade Genderkrise gesagt, aus Versehen? Das war ein freudscher Sprecher wahrscheinlich, oder habe ich das jetzt nur falsch gehört? Genderkrise, das ist so heißt ja der Kanal. Aber heißt das, nee, heißt das nicht Genderkiste? Krise? Nee, Genderkiste. Ja, Kiste, genau. Was ich mich halt einfach nur frage, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass alle Menschen, die bei der Umsetzung dieses Projektes beteiligt waren, arbeitslos werden? Ich will nicht, dass das gefördert wird. Ihr könnt euch gerne aus privaten Spenden finanzieren oder so, aber dass staatliches Geld für so einen Rotz ausgegeben wird, ich verstehe es nicht, Alter. Auch dieser Schauspieler, ich würde ihm ja wünschen, dass er seine Schauspielkarriere hinbekommt oder so, aber ich verstehe einfach nicht, warum sowas vom Land NRW gefördert wird, während in den Schulen Schulstunden ausfallen. Warum? Hengame verstehe ich auch nicht, aber sie ist die beste. Jago Hubi-Farah. Vor allem, wenn der vielleicht mal ein paar lustige Witze reinmachen würde und vielleicht die Outtakes nicht im Video lassen würde, sondern rausnimmt. Oder es zumindest richtig lustige Outtakes wären. Weißt du, das ist irgendwie so, da machen Professionelle das. Also das ist das Level von was ihr mit Förderung und mehreren Personen, die an einem Video arbeiten, hinbekommt. Das ist halt unterirdisch gegenüber dem, was Leute zu Hause mit der Erdnuss als Kamera hinkriegen, ja. Ja, ich meine, schau dir einen Doktorand an oder einen Bleilo oder einen Sally oder vulgäre Analyse oder auch von den amerikanischen Skepsocks. Da gibt es so viele Leute, die so viel mehr Arbeit und Liebe in die Videos reinstecken. Ja, vor allen Dingen, also um so ein Video zu machen im Gehen, ne, ohne Rütteln mit der Kamera, das bedeutet, das muss eine Steadicam gewesen sein. Das bedeutet, da rennt einer mit so einem, ne, ihr kompletten... Naja, gut, du kannst ja heute auch so ein Gimbal... für dein Telefon. Auch einfach nee, mit nicht mit der Tiefenschärfe von dem Ding. Das war eine richtige Kamera. Okay. Also das ist können, nicht ein Gimbal für dein einfach, das, da könnte sie auch einfach eine Kamera auf die Schulter gepackt haben und dem hinterhergegangen sein. Das geht auch. Ich glaube also nicht. Muss nicht Steadicam gewesen sein. Ja, ich glaube aber schon, dass es eine war. Ja, aber der Solano war halt... Ach. ja, aber ich, nee, mit diesem ganzen nach oben und unten Geschwenke da. Also ich glaube schon, dass das ein Steadicam war. Aber warum haben alle Leute in der Gender, die sich mit Gender beschäftigen, warum kriegen die dauernd irgendwo vom Staat irgendwelche Förderprogramme, irgendwo Geld her? Das ist das, was mich so ein bisschen so wundert. So, warum sind die alle irgendwo in einem Förderprogramm mit drin? Wisst ihr, was ich meine? So, das ist nicht gut. Das ist, wir verschlendern Geld für eine politische, keine Ahnung, Firlefanz-Idee, die irgendwie für ein paar sektenähnliche Leute zur Verfügung gestellt wird. Und ich frage mich, was läuft in dem Staat falsch, dass da Geld hingeworfen wird? Mir macht es Angst. Also bist du jetzt auch NCAP oder wie? Ja, ich privatisiere alles außer Geheimdienste und Armee. Morodes! Ja. Ja. Es gibt auch ein Video von Hengame und Tarek. Ja, jetzt hast du es verraten. Ich hatte es extra auch schon in unseren Chat gepackt, weil dann hätten wir eine lustige Überleitung gehabt. Ja, wo finde ich das jetzt? Ich habe es hier in unseren Hangout-Chat gepackt. Ja, auch. Den kann ich schwer aufrufen, ansonsten sieht man mich nicht mehr. Außer ansonsten aus dem Forum, der Post mit den ganzen Videos von Abel ungefähr in der Mitte. Über Frau Brodnik und unter Make Deutschland Great Again. Ah ja, okay. Weil wenn ihr gedacht habt, ihr seid dem entkommen, ja, dem dummen Schwätzer, der falsche Schwätzer. Scheiße, Hengame Yagobi Farah. Wenn ich nicht mit Tarek plaudere, dann bin ich Online-Redakteurin beim Missy-Magazin, Bloggerin, Autorin und Aktivistin. Mhm. Gender Love bedeutet für mich die Vorstufe von Gender Fuck. Und okay. Das ist die Dekonstruktion von Geschlecht. Ja. Schon jemand was dazu? Die Dekonstruktion von Geschlecht. Dekonstruktion von Geschlecht machen die Leute in gewissen Ländern, wie zum Beispiel Ägypten auch. Und da seid ihr aber eigentlich dagegen. Bin ich auch dagegen. Ja, die dekonstruieren wir ja, also postmodern, kulturmarxistisch. Also Frankfurter Schule in Wuppertal praktisch. Ach so. So, liebe Hengame, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Zum zweiten Mal Papalapap und Schabernack mit. Heute mit dir. Wir werden über ein großes Thema sprechen, nämlich Bodyshaming, Fettshaming und Körperideale. Bevor wir das tun, möchte ich ganz gerne mit dir ein kleines Spielchen machen. Und zwar gibt es immer zu Beginn von Papalapap und Schabernack mit die Klischeekeule. Die wird einfach mal unreflektiert auf den Tisch hauen. Und wir überlegen jetzt mal, was für Ideen hat man von schlanken Menschen. Also schlanke Menschen sind immer auf ihr Essen bedacht, oberflächlich, sehen gut aus, bekommen die Jobs, können immer easy peasy Klamotten kaufen, ja, sind glücklicher, aber vielleicht auch glücklicher, weil sie weniger gedisst werden. Ja, dünne Leute können auf der Straße einfach mal so einen fetten Cupcake essen, ohne blöd angeguckt zu werden. Ja. Oh. Dicke Menschen sind faul. Unsportlich. Unsportlich. Sind ungesund. Legen keinen Wert auf ihr Äußeres. Legen mehr Wert auf innere Werte. Mhm. Unhygienisch. Unhygienisch, genau, ja. Die lassen sich gehen. Ja. Okay. Gott, oh Gott. Ja. Das ist wunderbar mit ihm. Legen keinen Wert auf ihr Äußeres. Kurz die Begriffe Fettshaming. Mehr auf Inneres? Das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Fettshaming. Heroin Acceptance Movement. Sag ich dazu nur. Genau, es ist fast Drunk Shaming. Mit der Impfung. Ja. Shaming und Body Shaming erklären. Magst du es mal kurz machen? Mhm. Fat Shaming bedeutet, dass Personen, die aus der Norm des Schlankseins herausfallen, für ihren Körper negative Zuschreibungen bekommen und ihnen so ein Schamgefühl vermittelt wird. Ja. Das können Menschen sein, die man als dick. Du wirst früher sterben. Das Schamgefühl kommt daher, weil du dich gehen lässt und weil du ungesund bist, weil deine geistige Haltung nicht gesund ist und dein Körper das widerspiegelt, was in deinem Leben und mit deiner Psyche nicht in Ordnung ist. Du musst dir Hilfe suchen, professionelle Hilfe, damit du die Funde loswerden kannst. Gehst du erst zum Psychiater und danach zum Ernährungsbeauftragten oder Berater. Und dann kannst du dann lernen, wie du dein Leben wieder unter Kontrolle bringst. Du tust 20, 30 Jahre deines Lebens wegwerfen für ein bisschen Hamburger und Pizza bestellen. Das ist es nicht wert. Scheiße nochmal. Dick oder fett bezeichnen würde, aber Fettshaming kann zum Teil auch schon bei Personen, die in eine Größe 40 passen, okay, eintreten. Ja. Was wäre dann Bodyshaming? Bodyshaming kann auch zum Beispiel behaarte Körper meinen. Okay. Oder können schlanke Menschen auch von Bodyshaming betroffen sein? Ja, wenn sie sehr dünn sind oder irgendwie genau mager bezeichnet werden oder so. Es kommt immer darauf an, in welchem Raum man ist. Also wenn man zum Beispiel in so einem noblen Schwimmbad ist, dann wird man vielleicht auch geschämt für eben haarige Beine, Tattoos. Ja. Also kann man vielleicht groß sagen, es ist eigentlich die Diskriminierung aufgrund des Körpers? Genau, die Diskriminierung eines Körpers, der nicht in eine Norm passt und die Norm wechselt von Raum. Am wenigsten geschämt fühle ich mich, wenn ich in diesem Raum bin mit den Gummiwänden. Ja. Da ist alles weich. Und wenn ich dagegen springe, falle ich wieder in das Weiche zurück. Das ist wunderbar da. Ja. Weil also, es hängt immer vom Raum ab, in dem man ist. Es ist halt, ich sag dazu einfach nur Heroin Acceptance Movement. Ich will auch keine Bewegung, die Drogenkonsum normalisiert oder die Alkoholkonsum normalisiert. Ja, die Leute haben ihre Probleme, die Leute sind nicht in Ordnung. Jeder hat irgendeinen Scheißdreckslaster. Das Problem ist aber, wenn du anfängst, ein Laster zu normalisieren, dann tust du einen Idealzustand zerstören, den es gibt. Und der Idealzustand ist nicht übergewichtig zu sein. Der ist nicht, dass du deine scheiß Nekrose an deinem Fuß bekommst, weil du einen diabetischen Fuß bekommst. Das ist alles nicht so gut und nicht so cool und darauf steuerst du zu. Nur weil du jetzt gerade noch jünger bist, tritt es noch nicht auf, aber warte, bis du 40 bist und dir die Haut an den Füßen abfällt, wegen Diabetes. Dann sehen wir weiter, ob die Fat Acceptance Movement immer noch das Richtige war oder du einfach nur eine Kur brauchst. Aber das hört ja nicht auf für die Leute. Das gibt ja viele Beispiele von diesen Fat Acceptance Leuten, die halt wirklich bis zum Schluss halt, ah ja, Fat Acceptance, und dann sind sie mit 35 Jahren tot. Ja. Also das hört nicht auf. Die deluden sich halt irgendwie selbst. Die machen sich selbst was vor bis zum Schluss und dann ist es zu spät und Angehörige weinen und fertig. Ich meine, jemand, der jeden Tag Schnaps trinkt, den muss man auch irgendwie helfen oder befreien oder der zu viel raucht oder was weiß ich, was für ein Laster der Mensch hat. Die Menschen haben Laster, aber das ist, ich finde es einfach so absolut degeneriert und dekadent, das normalisieren zu wollen. Das geht einfach nicht. Das ist kein Idealzustand. Hengame, Alter. Machst du mir Albträume. Ah, hier, da habe ich gerade einen habe ich gerade einen Post von Tumblr von Sweet-Diabetic. Reminder that diabetes is a made-up illness doctors use to shame women for their weight and take their money. Ja. Ja. Ja, es hört nicht auf. Die Verschwörungstheorien gehen tief. Ich glaube, die... Aber da kannte jemanden, der hat Diabetes gehabt, oder ich kenne ihn immer noch, der hat Diabetes und der hat Sport getrieben, der war dünn. Aber wenn du ihm seine Spritzen weggenommen hast, wäre er trotzdem irgendwann gestorben. Also, was für ein Wahnsinn. Das ist ja noch schlimmer als Impfleugnung. Oh. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht. Unsere Körper im Netz, Diabetes, eine Erfindung der Pharmaindustrie, wo ich da drauf eingehe. Also. Und was ist dein Standpunkt? Das Diabetes. Einmal, als ich so einen knallengen Onesie anhatte, wurde ich auf der Straße die ganze Zeit so komisch angeguckt. Und da hat mich sogar jemand so subtil fotografiert, wo ich so dachte, was geht ab? Okay, aber wie reagierst du dann? Gehst du dann offen auf Leute zu und sagst, Leute, was soll das? Das ist schön, ey. Mama, guck mal. Nein, guck nicht hin. Ich ziehe mich an wie ein Zirkuspferd und mecker dann, dass die Leute gucken. Ja, okay. Ich meine, fotografieren ist zu viel, aber gucken, also bitte. Es hört auf zu gaffen. Das kommt auf meine Tagesform an. Okay, also wenn ich irgendwie so an einem Tag das Gefühl habe, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, dann sage ich auch mal was. Aber manchmal ist man gelähmt und... Oh, ich glaube, Tarek hat den Witz verstanden mit der Butter vom Brot. Ich glaube, ihre Butter ist auch sehr dünn verstrichen auf dem Brot. Ich glaube, die sollte nur ein Stückchen Butter in den Kaffee tun und nicht zwei. Dann wird ja schon viel gewonnen. Jackbutter. Also das Brot nicht auf beiden Seiten dick mit Butter zu beschmieren, funktioniert auch schon. Weißt du, die legt sich bestimmt abends ins Bett, macht so eine Schnute und dann hat er so ein kleines Stückchen Butter so zwischen Nase und Schnute. Weißt du, so ein Träumchen. Das liegt im Hotel dann immer schon auf dem Kopfkissen. Wenn sie ja, das war angekommen. Die Schokolade aus. Muss ich aber bei allen fiesen Witzen, die wir jetzt machen, immer noch sagen, dass ich ihn für wesentlich furchtbarer halte als sie. Obwohl er dünn ist. Also, warum? Wie vergibst du deine Furchtbarkeitspunkte? Ja, über den Dreck, der in seinem Gehirn rotiert und seinen Rassismus und das ganze Zeug. Gut, das mag sein, dass die das auch irgendwie kann, aber trotzdem. Ich weiß halt bei Tarik echt nicht, ob das nur ein Schauspieler ist und ob der sich einfach nur denkt, scheiß drauf, ich nehme alles an, ist mir egal, nee, ich will Schauspieler schon, werden. Ich glaube das schon. Ich glaube, der ist einfach so ein Vertreter. Vertreter. Hm. Ich meine, die Hängermähe hat zumindest einen lustigen Namen. Weißt du? Hängermähe. Dann gibt es auch die Ebene, wenn ich zur Ärztin gehe, egal was ist. Es liegt immer irgendwie an meinem Gewicht. Okay. Also so. Okay, ich glaube, überleg mal, du gehst zum Arzt und du sagst, ich nehme jeden Tag mehrere Gramm Amphetamin, meine Nieren tun weh. Herr Doktor, was kann ich tun? Herr Doktor sagt, Vitamine, du sagst, ja. Oh, sie können mich diskriminieren, wie können sie nur? Ja, egal was ist, der Arzt sagt immer, ich soll mit dem Heroin aufhören. Ja. Der Arzt sagt dann, sie haben schwerwiegende Probleme. Ja, ich, Alter, weißt du, der Arzt tut dich schon drauf ansprechen, dass du körperliche Gebrechen haben wirst, wegen wie du halt bist. Vielleicht machst du irgendwas dran. Ich finde es furchtbar, wenn sich Ärzte zurücknehmen müssen. Wenn sie dir sagen, ja, machen sie das halt nicht, das ist halt dumm. Du wirst halt davon sterben. Es ist ganz schlimm, dass Ärzte unterschiedliche Menschen unterschiedlich behandeln, ne, abhängig von dem, was mit ihrem Körper los ist. Das ist ganz schlimme Diskriminierung. Damit sollten die dringend aufhören. Meine Fresse, ey. Naja, es ist ja Diskriminierung, aber es ist genau Diskriminierung, die man braucht. Ja. Dass man halt unterscheidet, wo man unterscheiden muss. Ja. Ja, ja. Von A wie Schnupfen. A wie Schnupfen. Von A wie Schnupfen bis Z wie Depressionen. Ja. Von A wie Adipös bis Z wie. Keine Ahnung. Das sind die zwei Krankheiten, die Ihnen einfallen. Schnupfen und Depression. Ja, und Depression kann auch durchaus mit ihrer Ernährung zu tun haben, ne? Also. Ja. Es ist immer der Körper. Okay. Dann ist es immer so, also keine Ahnung, wenn ich zur Gynäkologin gehe, in irgendwas ist, erstmal 10 Kilo abnehmen, dann gucken wir weiter. Ja, das kann auch sein, wenn sie irgendwelche, keine Ahnung, Beschwerden hat. Was, wie bitte? Ja, die Frau, wenn die schwanger wird, wird es eine Risikogeburt. Das Kind kommt wahrscheinlich mit Diabetes zur Welt. Und wäre die Frau mit dem Gewicht vor 20 Jahren schwanger geworden, wäre sie wahrscheinlich dran gestorben. Deswegen meckert dich der Arzt dort an. Wenn dich dein Arzt anmeckert, dann hörst du bitte zu, schluckst deinen Stolz runter und akzeptierst die Diagnose, die dir dein Arzt stellt. Ich freue mich schon auf das Video in 10 Jahren. Wisst ihr, was mein Arzt gesagt hat? Ich habe nur noch 6 Monate, weil ich immer weitergefressen habe. Wie ableistisch ist das denn? Fatshaming, Body. Ich meine, es mag vielleicht in der Ausdrucksweise bei den Ärzten, die könnten sich manchmal besser anstellen oder so, ja, was auch immer. Aber wenn ihr einen Arzt in Diagnose stellst, dann hörst du bitte erstmal zu und tust deine Fachmeinung anerkennen. Und wenn du wirklich Zweifel hast, kannst du eine zweite Meinung einholen. Und wenn dir dann immer noch dasselbe bei rumkommt, dann hat es wahrscheinlich was mit dir zu tun. Du bist dadurch kein schlechterer Mensch. Aber Alter, pass auf deine scheiß Gesundheit auf, solange du noch jung bist. Und nicht, wenn du dann kurz vorm Abnippeln bist, dann noch sagen, Brokkoli hat doch nicht gelogen, weißt du? Ja, auf jeden Fall werden sie ihren Todeszeitpunkt nicht auf ihren Grabstein schreiben, weil das wäre dann Deadshaming. Ja. Genau. Aber jetzt gibt es ja zum Beispiel Dove, die ja mit diesem gängigen Schönheitsideal ein bisschen spielen. Ist das für dich eine Marketingstrategie oder sagst du, da ist auch wirklich der Wunsch vielleicht hinter, was verändern zu wollen und andere Körper irgendwie medial zu präsentieren? Ich denke, es ist... Ja, jetzt sind wir von, was sagt mein Arzt zu, was sagt mir die Kultur gegangen. Und das diskutieren sie jetzt, ernsthaft, so als ob es einen Unterschied macht. Was sagt mir die Industrie? Was dein Arzt dir gesagt hat, ist egal. Ja. Ja, was die Kosmetikindustrie dir sagt, ist Harassment. Das war jetzt die Hälfte. Wollen wir mal Schluss machen damit? Ich habe eigentlich genug von den beiden. Ja. Und auch Hengame wird live auf der Bühne stehen, wenn unter 21-Jährige von diesem wunderbaren Haufen hier indoktriniert werden auf der TinCon. Ja, das Lustige ist auch, dass in all den Social-Media-Profilen halt auch überall Regenbogenflaggen da sind. Und ich mir halt schon so denke, ja, das sollst du Leute nicht diskriminieren, weil sie Popo-Piraten sind oder so Sachen. Aber halt wirklich so zwanghaft, krankhaft, überall dieses Virtue-Signaling von wegen, ich gehe auf eine Konferenz, wo alle schon die Regenbogenflagge tragen und da stelle ich mich hin und hab die Regenbogenflagge. Ich bin so toll und progressiv. Alter, hängt mir das zum Hals raus. Da gehört Mut dazu, dich zu positionieren. Hm? Ja, mach einen Urlaub nach Saudi-Arabien. Geh dort mit einer Regenbogenflagge vor der Botschaft demonstrieren. Das ist Mut. Alles andere ist dummes Geschwätz und Zeitverschwendung für jeden, der daran beteiligt ist. Nee, geh zum Mert. Geh Mert aufklären. Oh ja. Floskelwolke. Ja, die hatten irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Auch so ein Sprachüberwachung-Kram irgendwie. Ja, hatten wir nicht. Ich glaube, über den hatten wir sogar, glaube ich, schon mal ein Stream. Also, war der nicht bei diesem Programm beteiligt, was. Ja, den hatten wir schon mal im Stream. Da bin ich mir sicher. Ja. Naja, aber so die größten Häppchen, die sind jetzt eigentlich auch schon durch, so. Also der größte Krebs und der größte Cancer ist so abgehakt. Aber das ist halt die Jugendversion von der Republika. Und die Republika, da hängen die ganzen Journalisten und solche Aktivisten alle miteinander rum. Bei der Republika gab es auch einen Vortrag, wo darüber berichtet worden ist, dass ja der Terror, so wie es den heute gibt, das ist eine Erfindung von Hollywood und der CIA ist. Und dass Muslime alle friedlich sind. Auch die Muslimbruderschaft und alle, die irgendwas mit islamischen Terror zu tun haben, dass sie nur missverstanden sind. Ja, genau, so Vorträge findest du bei der Republika. Dass die CIA diesen einen Typen da irgendwie, sie wussten von seiner Pornosucht und damit haben sie ihn irgendwie erpresst und dann ist er irgendwie in so ein Land gefahren, hat Terror gemacht. Nach Jordanien. Der hat mit einem Raketenwerfer einen Anschlag gemacht in Jordanien und es war ein Imam, der pornoabhängig war. Und dann war die Erklärung für die Fellow Muslims: Ja, der CIA, der hat ihn erpresst, Menschen zu töten. Cause USA. Hallo zusammen. So, auf jeden Hier Fall. Möchte ich ein Thema ansprechen, das sowohl uns die Sura als auch die Deutschen angeht. Ich weiß und ihr wisst, dass so viele Deutschen Verständnis gegenüber dieser Lage und bezüglich des Flüchtlingsstroms haben. Aber in diesem Video möchte ich meine Wörter an diejenigen richten, die vor uns Angst haben und erschrocken sind. Ich möchte denen sagen, wir sind vor dem Tod, Terrorismus, Freiheitsunterdrückung und Unsicherheit geflüchtet. Wir sind nicht mit uns. Ja, die ihr aber auch selber in eurem Land, also jetzt vielleicht nicht unbedingt ihr jetzt die YouTuber, aber auf jeden Fall ihr die Syrer in eurem Land auch vorantreibt. Ne? Das sind ja nicht nur Leute irgendwo von woanders, die da dem IS angehören und. Nee, ein Bürgerkrieg, das ist so wie ein Sturm, das passiert einfach da. Hat nichts was mit irgendwas zu tun. Also das hätte man nicht verhindern können. Das ist wie eine Welle, die aufs Land hineinbringt. Also, unseren Willen aus wirtschaftlichen Gründen oder persönlichen Gründen hergelandet, sondern wir würden gezwungen, diesen Weg oder dieses neue Leben zu gehen. Viele von euch und eure Vorfahren haben den Krieg erlebt. Und ihr wisst, wie schrecklich der Krieg ist. Warte, den Krieg erlebt, ja. Und wir haben uns einen Haufen Gedanken gemacht, was mit unserer Kultur fehlgelaufen ist. Genau, und ist. Vor allen Dingen, die Deutschen haben den Krieg auch nur erlebt in dem Fall. Ne? Der ist auch einfach nur gekommen, so. Ja, also ich würde mir diese selbstkritische Art und Weise, wie die Deutschen mit ihrer Geschichte umgehen. Das würde ich mir einfach nur so eine kleine Scheibe wünschen, die abgeschnitten wird, die auch von den Leuten im Mittleren Osten dann irgendwie umgesetzt wird. Einfach nur eine kleine Scheibe. Es muss nicht komplette voll ich hasse und schäme mich selber Programm sein, sondern einfach nur ein bisschen selbstkritisch über die eigene Kultur und die eigenen Kulturinhalte nachdenken. Dann brennt das Land auch weniger oft und die Region weniger oft. Damit wäre schon viel gewonnen. Euch es vorzustellen, wie viel das Leid von einem groß ist, wenn sein Land vor seinen Augen zerstört würde. Und er steht davor machtlos. Er kann nichts für die Rettung seiner Heimat tun. Wir waren mit unserem Leben ganz zufrieden. Niemand von uns hat vor dem Krieg darüber gedacht, Sojan zu verlassen. Aber das alles kommt uns wie ein Schicksal vor und das alles tut uns sehr weh. Wir möchten uns in eurer Gesellschaft integrieren, uns an das Grundgesetz halten. Wir möchten, dass wir zusammen friedvoll leben und zueinander stehen, weil wir zusammen stärker sind. Und das alles schaffen wir allein nicht. Und ihr ohne uns auch nicht. Daher sollten wir uns... Die ohne uns auch nicht, ja. Also ich verstehe das auch nicht, wenn das so ist, so nach dem Motto, ja, hier, das, wir wollten das alles nicht haben und wir mussten halt gehen, dann weiß ich nicht, warum der nächste Satz dann ist, wir wollen uns hier integrieren. Und nicht der nächste Satz hier ist, wir wollen hier ein Jahr aushalten und dann unser Land wieder aufbauen. Ja, ich hätte gern für das Gastrecht, was eingeräumt worden ist, einfach nur beschäftigt euch mit der deutschen Kultur, mit der Geschichte, was wir im 20. Jahrhundert gemacht haben. Und dann versucht, Lehren für euer eigenes Land daraus zu ziehen. Das finde ich geil, wenn ihr das machen könntet. Das wäre alles, was ich möchte. Einfach uns gegenseitig so unterstützen, weil wir werden möchten. Wir haben vieles verloren, aber unsere Träume behalten wir immer noch. Und die möchten wir verwirklichen, damit wir aktiv in dieser Gesellschaft wirken. Viele von uns finden euer Land ganz gut, ganz toll. Und viele von uns finden eure Gastfreundlichkeit auch ganz toll. Aber viele von uns träumen davon, zu unserer Heimat zurückzukehren. Bestimmt jeder sehnt sich nach dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Ich hoffe, dass ihr mich gut versteht. Also ich glaube, das ist, also was der da wiederholt, sind ja eindeutig identitäre Bewegungstalking Points, ne, mit der Regelmigration und sowas. Meinst du, ja. Naja, das macht ja eigentlich Sinn. Also ich würde eben eine politische Karriere voraussagen. Er kann sehr schön Allgemeinplätze vom Blatt ablesen. Also ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er das jetzt schauspielerisch macht, sondern also er kann durchaus an einige von den Sachen auch glauben, aber er macht es schon sehr professionell. Ja, auch schon wieder diese beschissene manipulative Musik darunter, ne? Aber beschissene manipulative Musik tue ich auch verwenden. Das zieht halt auch so gut. Ja, aber nicht hier jetzt in unseren regulären Streams. Bei dir ist das ja eher dann so ein Stilmittel zum dich lustig machen. Ja, und die meinen das ja ernst, ja. Ja gut, dann haben wir ja wieder unsere 2,5 Stunden voll. Oder haben wir noch was, wo wir reingucken müssen? So. Es gibt eigentlich noch Kram, aber ich will den echt nicht mehr angucken. Das reicht, Alter, mir. Mit dreht der Kopf, Alter. Du kannst ja einfach nochmal runterscrollen, bis wir durch sind, damit die Leute nochmal genau sehen, wofür das Geld verschwendet wird. Caroline Schwarz ist die Hoax-Map macht, die so, eine Milliarde Euro will, damit die Hoax-Map weitergemacht wird. Und niemand redet über 300-400%ige Kriminalitätsanstiegsraten von der offiziellen Polizeistatistik, weil es ein scheiß Bild macht. Aber die Realität ist auch nur, was man zu sich nimmt, wenn es in den Kram passt. So. Ich habe das ja gestern schon erklärt, dass die bei mir hier ganz genau wissen, dass das halt nicht die einheimischen Zugewanderten sind, sondern das sind alles nur die Banden. Also wir brauchen vor nichts Angst haben, es sind nur organisierte Banden, die Kriminalitätsstatistik hochtreiben. Organisierte Syrerbanden oder was? Organisierte Liebesbanden. Ja, organisierte Liebe, soziale Gerechtigkeit macht frei. Nee, keine Ahnung, das ist hier Kulturmarxisten, die junge Leute interessieren. Nein, das ist Postmodernismus. Es ist einfach nur, keine Ahnung, was wir brauchen auf YouTube ist irgendwie so eine Welle, die über die Republika reinbricht, wo irgendwie sich die paar Skeptiker, die es gibt, sich noch ungefähr 30 dazu hinzugesellen, Leute, die sich bisher nicht das getraut haben, Videos zu machen, und noch ein bisschen mit Syft-Twitter zusammen die Republika anpöbeln. Das wäre was Schönes, wenn das passieren würde. Wenn einfach die ganzen Inhalte wiedergekaut werden, auseinandergenommen werden. Im kleinen Stil haben wir das ja auch schon in den letzten Jahren probiert, aber wenn da mal ein paar mehr Leute dabei wären und sich Zeit nehmen. Ja. Braucht nur 1-2 Tweets oder Einträge auf der Facebook-Seite von der Republika mit Nachfragen, warum das denn alles so sein muss, wie die das da verkünden. Geht auf den YouTube-Kanal von der Republika. Mirrored und den ganzen bei der Kanal. Bei der TinCon kann man ja schon mal üben, die ist vorher, oder? Ja. Also, TinCon hat sicher auch einen Hashtag, den man nicht unbedingt nur mit Die TinCon ist nicht vorher. Oh. Die Republika ist schon nächste Woche oder in zwei Wochen oder so. Ach du Kacke. Ja, aber ich meine nur allgemein, die Republika, die hat einen riesengroßen Kanal und da ist so viel SJW-Müll drin und der wird so gut wie nicht auseinandergenommen. Und es muss irgendwann ein Ende haben. Die müssen endlich mal Kante und Breitseite bekommen von den Leuten, die, ich weiß nicht, was mit der Realität zu tun haben. Diese Frau brennt für eine antirassistische Welt ohne Heterosexismus. Wie gut, dass das mal gesagt wurde. Die brennt? Finde ich gut. Schnaps, denke ich. Auf der TinCon könnt ihr mit dir zusammen über Nationalismus im Rap diskutieren. Geh weg, du Gangster, ich facke deine Mutter. Ach ne. Identitätspolitologen. Wir brauchen noch einen guten Namen für die guten Menschen. Das ist viel zu unmakaber, viel zu Deutsch freundlich. Rap den Deutschen. Ach du Kacke. Finde ich gut. Ja, und das sind die Leute, die dann hier verteilen. Große Kunst. Finde ich alles hervorragend. Super. Mehr davon. Producer-Sternchens. Progressive Musik. Genau, nichts ist so toll wie politische Kunst. Ja. Ja. Nichts so toll wie Kunst, wo man sich schon beim Künstlernamen zusammenrollen möchte auf dem Boden. Jennifer Gegenläufer. Boah. No Hate Speech Kampagne. Die Ocean Game Jam. Pacific Garbage Screening, ey, was Sinn macht. Bravo. Wahrscheinlich screenen die das nur auf Heterosexismus. Transformer-Hybrid. Hat der ein schwarz-rot-goldenes Superman-Shirt an, der andere? Einer von den Transformers. Das ist aber nationalistisch. Kaffeesüchtig, in dem Alter schon. Cyborg-Power und Ladekabel. Punk-Attitüde. Mit dem iPhone-Ladekabel oder was? Das ist auch so einer, der sich irgendwo einen Chip eingebaut hat. Ach. Ja, spielt Schlagzeug, wenigstens etwas. Hä? Dass er keine Medizinerin zur Verzweiflung bringt? Womit? Ja, wegen seinem Cyborg Tick. Aber der drunter hat der ein schwarz-rot-goldenes Superman-Shirt an. Das sieht fast so aus. Nee, ich glaube, das ist nee, ist LGBT. Reggae-mäßig. Ja. Nee, ich glaube, das ist LGBT. Ja, kann sein. Ja. Super Trunks. Danke mit dem lustigen Hut. Der Jorik. Schüler und Hacker. Er sieht gar nicht russisch aus. Das Coding und Stadtkind. Programmieren. Oh, beides. Das ist ja cool. Dass das endlich mal jemand zusammen macht. Ja. Ja, das... Als revolutionär. Du kannst deine Top-Pflanze ans Netz anschließen. Wahnsinn. Ja. Das gibt es, seit es den C64 gibt es Software, die du zur Überwachung deiner Pflanzen benutzen kannst. Also... Ganz was Neues, Calliope. Ja, aber alte Ideen aufgehypt und zu tun, als ob es klug wäre. Weißt du? Ah. Und Ogut Yilmaz, XY-Titty. Das ist heutzutage auch schon eine Referenz. Du bist XY-Titty. Kann man das nicht jugendsprachiger schreiben, dass man nur das X nimmt? XY-Titty. Fuck. Ja, und dieser Eimer wird über euren Kindern ausgeschüttet, wenn ihr welche habt, im Zweifelsfall, wenn die von der Schule dazu gezwungen werden oder in Hamburg auch. Das könntest du vielleicht auch nochmal fragen, wie die Kinder da eigentlich hinkommen. Also, ob die da hingekarrt werden oder ob die selbst vorbeikommen. Also ich denke, also das hatten wir die kurz im letztes Mal im Chat, als wir darüber gesprochen hatten. Das sind halt wahrscheinlich so Juso-Jugendgruppen, grüne Digitalkinder und solche Leute, denke ich. Ist das Code Mirror gewesen eben? Ja. Genau. Die gibt's noch. Ja. Kriegt aber nur eine kleine Aufwandsentschädigung, Anreise, Übernachtung. Ah ja. Haben wir vorhin noch schnell geklärt. Festival-Ticket. Aber nur bis 21. Freiwillige Spenden. Auf jeden Fall. Verkaufsende am 23. Juni. Also keine freiwilligen Spenden mehr kaufen. Das wird dann verboten. Ja, und über 21 darfst du da gar nicht teilnehmen scheinbar. Nee, mal bei darfst du nicht. Du darfst aber, wenn du über 21 bist, darfst du am Helferprogramm teilnehmen. Es ist also immer noch eine Chance. Du musst dich nur als Helfer verdingen. Bei den freiwilligen Spenden minus 10 Euro. Alter. Ich gehe da immer gern hin, die jungen Leute, gell? Die jungen Herren vor allem, die haben es mir angetan. Das ist wie im Paradies, gell? Oh, ja. Hier noch ein Dark Turn zum Ende des Streams. Ja, Kinder, Menschen, Leute, gehabt euch wohl. Das war der Notruf von Alpha Centauri. Ja, was rennt ihr denn weg? Bleibt doch hier. Ich kann euch von eurem Inneren herauskitzeln. Nein, Gott. Hier unten können wir alle fliegen. Ja, das ist der Titel von deinem Vortrag auf der TinCon. Ich habe auch eine lustige Clownsmaske dabei. Und mit diesen Worten bis nächsten Sonntag. Macht's gut, Leute. Tschüss.